Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los überhaupt? Hä? Norbert Röttgen hat soeben Angela Merkel. Eine Sekunde. Norbert Röttgen, A, lebt er noch? Ja, Norbert Röttgen. Zweitens, ja. Aus welchem Loch kommt er gerade gekommen? Norbert Röttgen hat heute ein CNN-Interview gegeben und damit da bekannt gegeben, dass die Kanzlerin sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder antreten wird und sie damit in Zugzwang gebracht. Das ist Nobbys Rache an Mutti. Ganz nett gemacht, finde ich. Wobei meine Theorie ist ja, dass sie dadurch, dass sie jetzt Jungformat als Agentur sich genommen haben, ja, dass Angela Merkel nicht antritt, sie deswegen explizit eine Agentur genommen haben, die ziemlich laut ist und die auf Kampagne ist. Nee, machen schon Merkel, aber dann gibt es halt auch so schöne Lego-Figuren dazu. Das Lego-Kabinett, der... Ihr macht gleich Politik. Es tut mir leid. Ist das okay? Ich gucke hier gerade auf Twitter. Das bevor wir uns vorgestellt haben. Herzlich willkommen. Jubiläumsausgabe 68. 68, ja. Aber viel wichtiger, 5 Jahre. 5 Jahre gibt es diesen scheiß Podcast. Und da haben wir uns dann zum Anlass genommen, haben wir das jetzt heute mal einfach mal zu senden. Nach einem halben Jahr wieder zu senden. Genau, Jubiläum, oh. Geplant haben wir gar nichts. Also wir kokettieren ja immer damit, dass wir nichts geplant haben. Ja, heute ist es wirklich so. Ich gucke schon die ganze Zeit durch meinen Twitter-Stream hier und denke mir auch die ganze Zeit, vielleicht sollte man einfach so Live-Twitter-Kommentar machen. Nee. Mal gucken, was doch... Meine Timeline einfach mal kommentieren. Deine Timeline ist scheiße. Nee, meine Timeline ist sehr ausgewogen. Ja. Ich kann mal Stopp drücken, so. Ja, nee, langweilig. Nochmal, warte, und so. Ja, schließe hier schon wieder. Röttgen, Angela Merkel strebt die Amtszeit an. Ja, kann ich doch nichts für. Ja. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir unseren Namen mal sagen, oder ist auch egal, die kennen uns ja, na gut. Nee, das verraten wir nicht. Ich habe neulich nochmal... In Renke, hallo. Ich bin, nee, nicht, das darfst du nicht sagen, Dennis. Das darfst du nicht sagen. Hast du meinen Namen verraten? Nein, habe ich gar nicht. Das ist doch nur, es gibt eine der schönsten Simpsons-Szenen ist ein Mann, der aussieht wie Homer Simpson mit einem Schnauzbart und einem, einem Monokel, glaube ich, und einem so einem Anzug ankommt in Moe's Taverne. Und die sagen, ey Homer, was machst du denn hier? Ich, so, ich bin nicht Homer, mein Name ist Guy Incognito. Ich glaube, Homer hat irgendwie gerade Stress mit Mo und darf da nicht rein oder sowas. Und dann fordern sie ihn auf, nochmal seine wahre Identität preiszugeben und sagen, wer ist Homer? Dann wird er verprügelt und natürlich stellt sich heraus, dieser Mann hieß wirklich Guy Incognito. Ja. Ja. Toll. Ja, und ich habe, muss ich mal kurz sagen, ich bin ja ein großer Heinz-Strunk-Freund und höre seine Bücher als Hörbücher unheimlich gerne, weil er sie selber vorliest. Und wenn es sozusagen vollständig das Buch vorgelesen wurde, finde ich immer, und dann vom Autor selbst, dann ist das immer viel besser, als das zu lesen, weil das nämlich dann nicht in der eigenen Intonation, die man im Kopf hat, rüberkommt, sondern genau so, wie der Autor sich das gedacht hat. Irgendwie nachvollziehbar? Wenn er denn lesen kann. Wenn er lesen kann. Ja gut, Heinz Strunk, ja, schwierig, ja, aber gut, aber geht manche schon. Können das dann auch nicht. Genau. Und jetzt habe ich mal wieder Fleisch ist mein Gemüse gehört. Sein autobiografisches Erstlingswerk, mehr oder weniger. Und da gibt es eine wunderbare Stelle, in der es um irgendeine komische... Es geht um irgendeine Größe, glaube ich, aus dem Schlager-Tanzband-Business von damals, den er dann am Schluss des Buches mal hinterher googelt und mal so vorliest, was die heutzutage so machen. Und dann geht es um irgendeine Institution, die da von diesem Herren gegründet wurde, die sich auf der Webseite wohl als die erste Institution bezeichnet, die sowohl nach innen als auch nach außen intransparent ist. Und zwar völlig mit Absicht, damit es nämlich keine zwischenmenschlichen Probleme da gibt und nur der Gründer selbst weiß, wer die ganzen Leute sind, die da arbeiten und worum es da geht, ist auch völlig unklar. Finde ich sehr schön und ich finde, so können wir es auch halten. Wir sind jetzt nach außen, nach innen völlig intransparent. Das ist eigentlich ein gutes Motto. Cornelis? Ja? Wohin fährst du eigentlich in Urlaub? Das habe ich gar nicht gefragt. Ach so, ja. Ja, das Lustige ist, ich habe gerade mal ins Trello geguckt. Erstmal habe ich mich gewundert, warum es Folge 67 auch kein Board gibt. Da hatten wir anscheinend auch schon keins. Folge 67 war unsere zweistündige, warum die Bundesstricherländer scheiße gewählt haben. Ach ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, stimmt, auch das schon verdrängt. Ich habe aber, da steht witzigerweise drin, Cornelis Seufner schaut Architektur, dieses Mal geplant Rioja-Tour. Abgesehen davon, dass sich das reimt, ja, nicht räumt, ist es das so, dass ich jetzt auch, am Wochenende auch vorher nicht gesprochen, saufen ins Rioja fahre, ernsthaft, ja. Ich fahre da schon wieder hin. Das ist alles das Gleiche wie, ja. Ich muss noch mal kurz, ich muss da jetzt mal kurz einhaken. Also ja, wenn sich hier irgendjemand gedacht hätte, wir hätten jetzt auch vorher nur gesprochen oder so ein paar Sprechaufwärmübungen gemacht oder so. Nee, nee, nee. Hier wird jetzt einfach nur 2 Stunden genuschelt. Also bis es kracht, könnte man sagen. Wir haben auch seit einem halben Jahr nicht mehr gesprochen. Ja. Wir können das auch gar noch. Ja, das ist doch egal. Ja. Also ihr müsst da jetzt alle mit uns durch. Ja, ich meine, das ist immer noch, ja, ihr könnt auch jederzeit ausmachen. Ist euch keiner böse. Ja. Nur wir können nicht ausmachen. Ah, vielleicht doch. Ja, wollen wir? Ja. Wir können auch jetzt wieder aufhören eigentlich. Lass den Jungen doch mal ausreden. Und dann nochmal anfangen, ja. Und dann haben wir hier. Ja. Also, du fährst saufen nach Spanien. Korrekt. Allerdings mache ich einen kleinen Umweg über Brüssel. Und fliege ich dann nach Biarritz in Frankreich. Und dann werde ich nochmal das Rioja besuchen, weil ich da noch jemanden ja kennengelernt hatte, den Matthias Lange, mit dem ich gepodcastet habe, und der wollte mir nochmal eine andere Stadt zeigen. Wunderbares Skype-Britzeln auf dem Ah ja, diesmal werde ich alleine fahren, was ich noch nie gemacht habe, alleine rumfahren im Auto, und ich werde mir auch gar nicht Architektur angucken. Also du fährst alleine im Auto in Spanien saufen. Ja. Richtig, was für mich neu ist, weil ich fahre sonst immer mit wem anders in Spanien im Auto saufen. Siehst du, so habe ich mich jetzt weiterentwickelt. Ja, das kann ich. Und es ist mal so eine Winterentspannungstour. Ich kriege mich einfach, ich habe gerade keinen Bock. Fährst du ins Rioja oder wie wir Eingeweihten sagen, Rioja? Rioja? Ja, Baskenland drumherum und ein bisschen, kann man auch mal ruhig mal sagen, ist ein bisschen was, ein bisschen wie das Gallien. Ja. Ja. Geiles Essen, ein bisschen verschroben, schlechtes Wetter und oben rechts, links, und so im Nordwesten. Zaubertrank, ne? Ja. Ja. Rioja. Ja. Genau, und da freue ich mich drauf, weil ich einfach mal gar nicht so viel, ich werde nicht so viel Strecke machen wie sonst, ich muss mir nichts angucken. Besoffen ist das Orte an. Also wie? Genau, ich besuche Orte nochmal, wo ich war, dieses Jahr schon, wo es schön war, treffe Menschen, die ich da kennengelernt habe, nochmal und dann werde ich mir vorhin einfach Zeit nehmen müssen zu lesen und zu saufen. Fährst du mit dem Auto hin oder fliegst du hin? Du fliegst wahrscheinlich hin, nehme ich an, oder? Ich fahre mit dem Zug nach Brüssel, da bin ich 2 Tage bei einem Bekannten, fliege mit dem Flugzeug nach Biarritz, das ist in Frankreich, nicht weit von Spanien. Ja. In Biarritz bekomme ich ein Auto und fahre einen kleinen Kreis, aber wirklich nur einen kleinen Kreis zurück bis nach Biarritz und mache die Tour wieder rückwärts. Okay. Ja, das heißt, also, und wahrscheinlich, aber ja gut, Billigflieger nehme ich an. Genau, für 10 Euro hin und für 10 Euro zurück. Ja. Aber also Handgepäck dann nur, oder was? Handgepäck, genau, immer Handgepäck. Immer Handgepäck, ja. Gut, also nicht so viel Platz für Mitbringsel. Nee, also den Wein, den ich da kaufe, den muss ich verschicken. Nein, Boarding. Den kaufe ich einfach. Nee, das Weingut, was ich letztes Mal entdeckt habe, ist ja so, dass man da besser einfach von hier aus bestellt. Es braucht 5 Tage, Werktage, bis das Zeug hier ist. Dann macht es auch keinen Sinn, das selber herzuschleppen. Und pro Flasche sind es ungefähr 1,50 € Versandkosten. Ja. Und auch genau da will ich nochmal hinfahren und mich dann auch vor Ort nochmal original betrinken. Und lecker essen, weil die einfach ein tolles Restaurant haben. Und einfach nochmal, das ist quasi nochmal so die Jahresabschlussgeschichte, das Beste nochmal. Und vor allem verkriechen. Wann fährst du los? Morgen Abend geht's los morgen Richtung Abend. Brüssel. Ja. Um 4. Ja, und dann 8 Tage unterwegs. Ja. Das reicht dann ja auch. Ja, ja, das ist doch erstmal ganz cool. Mal sehen, wie es im Winter ist. Ich bin ja großer Freund von Winterreisen in warmen Ländern, weil es dann immer so knackig gemütlich wird. Ist es da jetzt wirklich noch, oder? Ja, es sind so 15 Grad, aber das ist natürlich auch für Leute vor Ort relativ kalt. Die Häuser sind nicht so gut gedämmt. Es wird öfter schon mal so ein Feuer angemacht. Man riecht viel verbranntes Holz. Ich finde das eigentlich sehr schön. Das ist alles so ein bisschen, es ist eigentlich so gemütlich wie bei uns im Winter, aber nicht so arschkalt. Hat eine gleiche Gemütlichkeit, trotzdem gutes Essen. Ja gut, also Häuser schlecht gedämmt und ab und zu macht man Feuer an, da hättest du auch in Wedding ziehen können. Urlaub machen wir nicht. Aber dazu vielleicht später noch. Ja, also ich sehe gerade übrigens, hier temperaturmäßig 15 Grad, sagst du? Ja. Ja, guck mal. Bis 18 so. Ja. In London, also das in London ist es 14 Grad gerade, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, aber in London ist es einfach, es ist menschlich kalt, nicht nur. Ja, das ist korrekt, aber jetzt muss man hier auch nicht von warmen Ländern sprechen, weil offensichtlich haben die irgendwie Wetter wie in, ja gut, Freitag wird's 8, ja okay, gut, alles klar, ich gebe mich geschlagen. Cornelis, plugge nochmal bitte, du hast, wie viel schöne Eckenfolgen gibt es zu Spanien? Ich glaube 5 insgesamt und 2 zum Thema Wein. Dieses Jahr gab es 2 zum Thema Wein in der Doppelfolge mit ungewöhnlichem Konzept, also mit vorher aufgezeichnetem Interview mit Gast, mit Double Ender, mit Sven und aufgenommen in behaupteten Spanien. Tatsächlich war es im Feld in Göttingen, aber das erzähle ich nicht, weil da was schiefgegangen ist. Da kann man sehr viel lernen über den Wein und die Architektur und was das zusammen bedeutet. Andere Folgen gibt es noch aus Valencia, aus Oviedo und ich glaube, was war das noch? Komme ich jetzt nicht drauf, vielleicht sind es auch nur 4. Ne? Gar nicht so viele eigentlich. Hast du eigentlich mal überlegt, einen Podcast auf der Rennstrecke aufzunehmen? Ja, das haben wir tatsächlich überlegt, steht auf der Liste. Siehst du, hast du gehört, das macht sich lustig und was ist es auf der Liste? So, das ist hier schon wieder, man wird hier in einer Tour einfach wird sich nur bei lustig gemacht dabei. Aber ich muss pluggen, wir waren ja vor kurzem in Italien, der Sven und ich, für 7 Folgen innerhalb von 3 Tagen. Und da waren wir auch auf einer ehemaligen Testrennstrecke auf dem Dach des Fiat-Gebäudes in Turin, Lingotto, genau. Ein Einkaufszentrum mittlerweile obendrauf, eine richtige Teststrecke mit Steilkurven, auf der man, glaube ich, nicht mehr so einfach schnell fahren darf. Das ist, glaube ich, manchmal noch für Fahrradrennen oder sowas. Aber wunderschön anzusehen, toller Ort. Und auch tolle, wenn auch chaotische Folgen, Pro-Tipp, niemals am gleichen Tag hinfliegen und 3 Folgen machen und 500 Kilometer Auto fahren und vergessen, Wasser zu kaufen. Nicht gut. Kopfschmerzen. Sonst aber eine schöne Tour. Ja, Kopfschmerzen, Konzentrationsfähigkeit lässt nach, Mund wird fusselig, alles schlimm. Aber insgesamt eine schöne Tour. Wir waren auch dann am Schluss in Venedig, wir waren in Genua, wir waren in Bergamo und haben uns da sehr ungewöhnliche, schöne, spannende Dinge angeguckt. Und ich denke, Spanien wird irgendwann auch nochmal als größere Tour eingefasst werden müssen, weil es da einfach auch noch viel zu sehen gibt. Das ist schön. Ja, hast du was erlebt in der Zwischenzeit? Mich aufgeregt. Ich rege mich die ganze Zeit auf. Ja, aber wollen wir doch kurz über Reisen im weitesten Sinne sprechen. Ich habe eine Woche in London gearbeitet. Das war, eigenartig. Also mein Arbeitgeber hat da wirklich in der City, haben die ein Büro. Und da konnten wir dann, weil da halt Plätze frei waren, haben die gesagt, uns ist eigentlich scheißegal, wo ihr arbeitet. Ja, mal eine Woche im London Beefy essen. Genau, vergesst euren Token nicht zum VPN anmelden, sonst wird's ein, wie hieß es schön, very expensive holiday. Und das war, also man muss mal, ich habe es absichtlich mitgemacht, um nicht nur London ein paar Tage zu sehen, sondern auch um da zu arbeiten, um einfach so mal diesen Trott mitzumachen, den Londoner da tagtäglich machen. Und das war schon ganz, wie soll ich sagen, eindrucksvoll. Ich weiß nicht, wie oft und lange ihr in London wart am Stück? Noch nie. Sehr oft, hatte ich früher, aber schon ein paar Jahre her. Doch, bestimmt so 10-mal. Bist du auch? Aber dann immer nur eine Woche. Immer nur eine Woche, aber du bist dann auch, bist du denn sozusagen auch mal so im Berufsverkehr mitgefahren? Morgens, nachmittags? Ich bin nicht Auto gefahren und ich glaube tatsächlich ich war von das immer Urlaub. Ich rede von öffentlichen Personennahverkehr. Bin ich genauso wenig gefahren, weil ich war immer im Urlaub da. Das heißt, dann ist man länger im Bett und frühstückt und dann erst. Nee, tatsächlich glaube ich das nicht. Nee. Also das ist schon ganz eigenartig. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben in so einer richtig, es war schon eher schäbig, die Absteige, die wir uns gesucht haben. Und es ist auf jeden Fall, das erste Mal aufgefallen ist, es piept einfach ständig. Diese ganze Stadt piept in einer Tour. Und zwar liegt das an diesem Oyster-Card-System. Da hat man ja so eine Plastikkarte, die man einfach nur über so ein Lesegerät hält. Und dann kann man da die Blue Oyster Bar. Ja, genau. Die ist auch blau, so wie die Blue Oyster Bar in Police Academy. Und dann fährt man damit einfach und der bucht quasi automatisch immer die Strecken, die du fährst, zum günstigsten Preis ab. Das ist ein ganz, ganz cooles System. Also du kannst halt quasi nicht, also ist halt relativ teuer, muss man schon sagen. Also ich glaube, eine Wochenkarte kostet irgendwie, was war denn das noch? Nicht so billig, ich glaube 40 Pfund oder so. Ja. Zum Glück ist der Pfund nichts mehr wert. Und ich glaube, die Tageskarte, so sind Zone 1 und 2, glaube ich, also mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man sich so ein bisschen in der Innenstadt aufhält, zahlt man, glaube ich, 7 Pfund oder so maximal. Und das, der bucht das dann quasi immer höher. Und wenn man sozusagen das Wochenlimit, also wenn man dann länger als eine Woche fährt, dann bucht er halt höher und zwar bis zum maximalen Monatspreis, den man erfahren könnte. Und wenn du halt sich immer nur in Zone 1 und 2 aufgehalten hast, aber dann nur einmal irgendwie nach 4 rausgefahren bist oder so, bucht er quasi automatisch Monatskarte 1 und 2 und dann nochmal diese Einzelfahrt zu 4. Eigentlich total super, hat aber den großen Nachteil, dass du natürlich immer deine Karte vors Lesegerät halten musst. Und zwar, wenn du die Reise antrittst und wenn du sie beendest. So. Und dann musst du auch durch so schöne Vereinzelungsanlagen in den meisten Fällen, nicht, also zumindest wenn es in die Tube geht, wenn du halt zum Overground, so S-Bahn, ja, eigentlich ist alte Cable Car, also die alte Straßenbahn, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es noch sowas, da gibt es noch die Docklane Rail, glaube ich, heißt es, genau. Das ist sowas wie eine S-Bahn. Da kann man dann irgendwie auch einfach so. Light Rail, ne? Das genau. Ist eine leichte, kleine Einbahn, ne? Ja. Ja. Genau, ja. Und da kann man dann einfach, also da muss man nicht so durch Vereinzelungsanlagen. Aber jedes Mal, man muss ja auch wissen, wenn das Gerät jetzt gecheckt hat, dass man da reingeht, piept es. Und dieses Piepen ist eigentlich allgegenwärtig. Und es ist so unfassbar schlimm. Und dann, man muss es ein bisschen ausholen. Also die Kultur da drüben ist ja auch schon eine ganz andere. Also London ist auf jeden Fall so, sie schreiben sich zumindest auf die Fahnen Health and Safety, also Gesundheit und Sicherheit wird da ganz groß geschrieben. Es ist halt alles, Orwellscher Staat. Ja, es ist alles zu Tode überwacht und es kommen halt auch in der U-Bahn so richtig creepy Ansagen in so einer richtig dystopischen lieben Frauenstimme, die ihm dann verrät, zu ihrer Sicherheit wird hier auch ihr Hintern noch videoüberwacht und alles ist mit Kameras gesichert oder so heißt wobei, es. Also völlig absurde Semantik eigentlich, wie man damit durch Kameras irgendwas sichern, das ist ja schon. Wobei die BVG jetzt mittlerweile auch jetzt im Bus so Ansagen hat, meine Damen und Herren, zu Ihrer Sicherheit, bitte halten Sie sich fest oder irgendwas, oder halten Sie sich fest oder irgendwas, halt so ein Scheiß halt. Und dann, ich war halt im September da und eigentlich schon regnerisches Wetter, wir hatten ziemlich Glück, ich hatte 2 Regentage, also ich bin Samstag hin und nächste Woche Sonntag zurückgeflogen, 2 Regentage und ansonsten war auch das, unter der Woche war es halt auch teilweise 30 Grad, also ich super Glück gehabt. Und dann an den wärmeren Tagen gab es halt auch so ein Ansagen vom Band, man solle doch bitte darauf achten, dass man immer eine Flasche Wasser dabei hat. Ja, an diesen Boah. Es, ja, also wirklich. Und dann auch immer, naja, und wenn es einem schlecht geht, dann soll man doch bitte sofort an der nächsten Station aussteigen und hier zu den, Service-Typis da laufen, um sich helfen zu lassen. Und es geht sogar so weit, da habe ich leider kein Foto mehr von gemacht, weil da jemand vorsaß mit dem Kopf. Und dann hängt tatsächlich in der U-Bahn-Werbung, gibt es dann auch so Comics von Mr. Drizzle oder irgendwie sowas. Dem wird dann ganz drizzy, dem geht es dann ganz schlecht. Aber zum Glück hat er eine Flasche Wasser dabei, trinkt einen Schluck, steigt in der nächsten Station aus, geht zum Service Point und findet ganz schnell Hilfe. Es ist wirklich absurd. Es ist wirklich total absurd. Aber macht auch auf eine Art schon ein bisschen Spaß. Und es ist, wenn man da morgens dann zur Arbeit fährt, also sagen wir so zwischen 8 und 10 irgendwann, ist es tatsächlich in der City so, es sind halt unfassbar viele Menschen unterwegs. Es ist wirklich wahnsinnig voll. Jeder versucht irgendwie die Klappe zu halten. Alle sind seltsam angespannt und dann laufen und es ist auch ganz eigenartig, weil man sucht gar nicht nach einem Ausgang, sondern man läuft, geht einfach nur mit. Es ist wie in so einem Ameisenstaat. Alle kleinen Ameisen laufen so ihren Weg, ja, ohne dass man so genau weiß, wo man hin muss, aber irgendwie so die Intelligenz der Masse macht es dann schon. Und man findet dann auch zu einem Ausgang. Und dann stellt man sich immer die Frage, eine Kollegin ganz spitze nicht beobachtet, was passiert eigentlich? Eigentlich müsste hier nur einer durchdrehen. Nur einer müsste sich umdrehen und in die falsche Richtung laufen. Und alles würde zusammenbrechen. Weil das ist auch tatsächlich so, was man oft sieht, das ist halt super reglementiert, also und zwar nicht im Sinne von, da geht jetzt jemand rum und kontrolliert und da gibt es Strafen oder sowas, sondern Gesetze, genau, einfach, genau, das ist einfach so, ja, ist einfach super, super krass, das ist allein schon das Schlange stehen ist da ja einfach, das ist ja so weit auf die Spitze getrieben, ja, das ist echt krass und so verhält sich da auch komplett. Das würde natürlich nie jemand machen, aber dann würde das ganze System zusammenbrechen. Denn wenn sich irgendjemand irgendwo nicht an die Regeln hält, ist immer sofort Verwirrung und Hysterie. Keiner weiß mehr, was passiert. Alle drehen komplett am Rad. Und ich stand nur mal an der Ecke und habe so im Handy Nachrichten geschrieben. Und 5 Meter von mir entfernt war so ein Büttchen. Und davor standen 3 Menschen. Und ich stand dann so 1,5 Meter von diesen Menschen entfernt. Und die Leute haben mich nicht gefragt, also es war offensichtlich, ich schreibe was in mein Telefon, ja. Haben mich auch nicht gefragt, sondern haben sich einfach hinter mir angestellt. Obwohl da noch 1,5 Meter dazwischen waren, ja. Die haben sich einfach, ich habe 3 oder 4 Mal Leuten, und zwar mehreren Leuten hinter mir gesagt, nee, ich stehe gar nicht da an, hier, könnt ihr ruhig hin. Und dann waren auch alle mal ganz nett und freundlich und haben sich bedankt dafür, aber das war schon wirklich sehr, sehr eigenartig. Wie im Sozialismus. Einer hat sich angestellt, alle dahinter. Könnt ihr was geben? Ja, das ist wirklich obskur. Es gibt auch so eine furchtbare Sorry-Mentalität, ne? Bloß nicht berühren, bloß nicht irgendwas, und man entschuldigt sich auch ständig. Das war mir damals sehr stark aufgefallen. Ja, das wäre nichts für mich. Also, ist Sorryismus. Und ich bewege mich ja in die Berliner U-Bahn halt, also wie so eine Kampfrobitze. Weil du musst ja ständig, irgendwelche Touris, die meinen, jetzt da stehen zu müssen. Ja, ja. Einmal wups, die einmal mit einem deutschen Schwung aus der U-Bahn-Station katapultiert. Ja, ich meine, das sind halt einfach unterschiedliche Kulturen, aber das wirkt halt alles schon sehr, ja, ich weiß, es ist auch so, wir sind willenlos alle. Ja, genau, als würde man sich absichtlich der Willenlosigkeit hingeben, damit das System funktioniert, was ja eigentlich so gar nicht das Bild ist, das man von England hat oder vom angloamerikanischen Raum auch insgesamt, sondern es ist eher so dereguliert und locker flockig und so. Es ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, andere Städte in England habe ich noch nicht bereist, aber das fand ich schon ganz, ganz hart mit anzuschauen. Und was ich auch super krass finde, also das hat man einfach überall wahrnehmen können. Und zwar überall da, wo Leute arbeiten. Also auch wenn man sich einfach nur mal so ich stand tatsächlich mal in so einem einfachen Klamotten-Einkaufsladengeschäft und hab mir einfach mal angeschaut, wie die Leute, die da arbeiten, so sich untereinander verhalten. Und es tatsächlich zu sehen, ja, und auch im Supermarkt kann man das ganz klasse machen. Ich habe immer einfach so einen großen Supermarkt, ich mag sehr gerne, das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter mal besprochen, ich mag sehr gerne einfach im Ausland durch Supermärkte schreiten. Das ist mir, Britische sind besonders toll. Genau, und mir das Sortiment anschauen, einfach nur, um eben ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das da funktioniert. Ja. Und da findet man natürlich immer ganz tolle Sachen und man ist dann immer auf manche Sachen neidisch und andere Sachen findet man irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber da habe ich mir dann auch, ich habe dann erstmal mit meiner Mutter telefoniert eine halbe Stunde oder so, und dann bin ich aber bestimmt noch mal eine halbe oder dreiviertel Stunde weiter durch den Supermarkt gelaufen mit meinem Einkaufswagen und habe mir auch angeguckt, wie das da funktioniert, wie die Regale eingeräumt werden. Und was man immer irgendwie mitkriegt, ist, dass die kleinsten Scheißaufgaben, wie ich, der größte Unsinn, der wird immer mit einer absurden Priorität behandelt, ja. In diesem besagten Klamottengeschäft war es einfach ein Stapel Kopierpapier, einfach so ein 500 Blatt Packung Papier, das lag an so einer Kasse. Und da machte der eine Mitarbeiter den anderen darauf aufmerksam, sag mal, hier liegt Papier. Wo gehört denn das hin? Ja. Was wird man hier machen? So, ja, keine Ahnung, ich frage mal, wenn jemand kommt, ob es hier liegen lassen hat, oder man legt es irgendwie unter den Tresen und wartet ab. Nein. Ein Mitarbeiter schloss daraufhin seine Kasse, nahm das Telefon hinter sich und hat bestimmt 10 Minuten rumtelefoniert, alle möglichen Leute im Laden auf den anderen Stockwerken, ob die wissen, wem das gehört und wo das hin muss. Ja, es ist wirklich völlig, völlig bizarr. Und so ist es halt irgendwie überall. Ja, jede Kleinigkeit wird komplett aufgebauscht und als wäre es irgendwie die wichtigste Aufgabe aller Zeiten. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also wer das mal irgendwie mitmachen kann oder wer auch nur ein paar Tage in London ist, sollte sich das mal geben, tatsächlich mal so einen Arbeitstag mitzumachen, wenn man da nicht selber arbeiten kann, dann aber zumindest Leute bei der Arbeit, bei ihrer Arbeit längere Zeit zu beobachten, weil das schon ganz, ganz, ganz, ganz anders ist. Ja, dazu kurz. Ich muss dringend mal wieder hin. Ich habe auch dringend mal vor, nicht nur London mehr anzugucken, sondern auch mal das flache Land. Jetzt, wo alles so billig ist, wird es Zeit, England zu bereisen. Ja, das stimmt. Das sollte man wirklich tun. Und was man auch wirklich sagen muss, man ist auch so entsetzt, irgendwie auf so eine gewisse Art ist das da schon sehr stark degeneriert. Ja? Die Infrastruktur ist komplett im Arsch. Ja? Alles ist laut, es krächzt und also es quietscht und krächzt und knarzt überall. Aber es hat Stil. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich meine, wenn man sich auch mal so Wohnungen anschaut, da gibt es halt so ein paar hübsche, aber irgendwie hat das immer so ein bisschen den Standard wie in Deutschland so vor 30 Jahren oder so. Also außer die Oystercard. Ja, gut. Klar, so, das gibt es dann. Ein paar Details. Futuristisch anmutende Ausnahmen gibt es da immer, aber so wie man da wohnt, man hat irgendwie das Gefühl, dass sich so dieser Wohlstand, den man jetzt nicht unbedingt in Euros messen kann, sondern einfach wie dieser Wohnkomfort ist. Ja, oder ein Pfund, aber dieser Wohnkomfort zum Beispiel, den man einfach zu Hause hat, mit einer irgendwie anständigen Zentralheizung, und dann gibt es auch, also einfaches Beispiel ist immer natürlich die Mischbatterie, ja. Als wenn das jetzt irgendwie eine bahnbrechende Neuheit wäre. Es scheint irgendwie in England einfach nicht anzukommen, dass man sondern nicht nur zwei Hähne, einen mit super heißem und einem eiskalten Wasser haben kann. Und wenn man noch Glück hat, dann läuft das Wasser da auch genauso raus, dass es auf der einen Seite eiskalt und auf der anderen Seite heiß ist, sondern dass man da irgendwie eine Mischbatterie zwischenschaltet. Kommt irgendwie nicht an. Kann sich ein Becken sammeln, sich dann ins Gesicht spritzen von unten. Ja. Egal. Also das ging dann tatsächlich, also Duschen war okay, aber ansonsten hat man irgendwie das Gefühl, das ist alles so ein bisschen, ja, bisschen stehen, ich weiß nicht, ob stehen geblieben ist oder einfach nur immer hinterhergehinkt hat, das ist schon komisch irgendwie. Und dann fährt man da irgendwie eine Woche lang mit der U-Bahn und man kann natürlich super beeindruckende Sachen da sehen, ja, und irgendwie auf tolle Märkte gehen und keine Ahnung, ist irgendwie schön, es soll jetzt auch gar nicht so negativ, es war überhaupt nicht negativ, es war wirklich super, ja. Aber so ein paar Sachen fallen mir auf, da kratzt man sich irgendwie so als Kontinentaleuropäer halt so ein bisschen am Kopf und versteht das nicht so ganz. Und es ist so absurd laut, als ich dann Sonntagabends in die U8 gestiegen bin, um nach Hause zu fahren in Berlin. Es war so leise, ich hatte den Eindruck, diese U-Bahn macht überhaupt keine Geräusche. Also Tube ist, um das mal im Berliner Maßstäben zu sagen, vom Geräuschpegel U2 aufwärts. Ja. Hart. Aber immerhin fangen jetzt die Londoner an mit Nachtverkehr in der U-Bahn. Oh ja, eine Linie jetzt. Nee, ich glaube mit dreien am Wochenende haben sie schon angefangen. Ja, aber jetzt ist im Dauerbetrieb. Genau, und jetzt Piccadilly, glaube ich. Piccadilly Line, das kann sein. Ja. Das habe ich auch gelesen. Das die ist Night überhaupt Cube. Das war ja. Aber wie machen die denn das? Deswegen kein Nachtverkehr, weil sie die ganze Nacht durchsanieren müssen, jeden Tag immer. Heißt das, sie haben jetzt Sanierung irgendwie so in Zustand gebracht, dass man es weniger tun muss, oder verfällt es jetzt noch schneller? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, das ist echt. Das finde ich krass. Das ist noch was, das wird einem auch gar nicht so bewusst. Also das ist halt eine der sozusagen viel, also ich würde mal behaupten, ohne es zu wissen, ich gucke doch mal Dennis so leicht fragend an, dass das ÖPNV-System da in der Stadt eines der meistbenutzten der Welt ist. Tagtäglich, was den Personen durchsetzt. Sie haben es auch mit erfunden, ne? Ja, haben es natürlich auch mit erfunden, also die auf jeden Fall die älteste U-Bahn der Welt. Und dennoch ist da einfach sozusagen nach 12:30 ist da einfach Schicht im Schacht. Da wird einfach nicht mehr gefahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man irgendwie sich Nachtbusse raussuchen, die man natürlich auch nur schwerlich im Internet so richtig herausfinden kann, wo man da hin muss. Also da ist man schon echt so ein bisschen verloren. Und das führte zu einer absurden Situation, dass ich irgendwie Dienstag oder Mittwoch abends war es eigentlich. Da bin ich so ein bisschen durch Westminster spaziert und habe mir einfach die schönen Häuser da angeguckt und dann bin ich irgendwie so hinten. 1,3 Milliarden Passagiere pro Jahr. Ja. In London. Das ist nur Underground. Ja, das ist halt schon eine Menge. Wie fährt Berlin dazu im Vergleich? Weißt du das? 700 Millionen irgendwas? Also ich bin halt dadurch durch Westminster marschiert, habe mir die schönen Häuser angeguckt und ein paar Botschaften, was da so abhängt, und da an der Downing Street vorbeigelaufen und so was, und wollte dann zurückfahren. Ich musste, wir haben in Ost-London haben wir gehaust, und bin dann mit der U-Bahn, also musste mit der U-Bahn fahren, dann umsteigen. 507, die U-Bahn, 507 Millionen. Ja, also Quatsch. Fast, ja, nicht, aber das zweieinhalbfache. Ja. Und musste dann 3 Stationen mit der Overground, also dem ehemaligen Cable Car, was jetzt nicht mehr mit einem Cable betrieben wird, musste ich dann nur 3 Stationen, und zwar vom Süden der Themse in den Norden der Themse. Das sollte mir noch zum Verhängnis werden. Denn ich kam an und die letzte Overground ist vor ein paar Minuten abgefahren. Das war kurz nach 12, ja, also 0:12. In Nordrichtung fuhr die Overground da nicht mehr. In Südrichtung noch bis nach 1. So, das ist schon mal erstmal ein bisschen eigenartig. Aber okay, kann ich noch verstehen, weil die Züge müssen wahrscheinlich irgendwo dann Halt machen und dann stehen sie da wieder, um morgens in Betrieb genommen zu werden. Meinetwegen alles okay. So, es waren wirklich nur 3 Stationen, Luftlinie vielleicht 2,5 Kilometer. Man musste aber nur über die Themse kommen. Das Problem war, die nächste Brücke, also zur nächsten Brücke hätte ich dann irgendwie 1 Kilometer gen Westen marschieren müssen, ein bisschen mehr als 1 Kilometer. Dann über die Brücke, dann wieder 1 Kilometer gen Osten, dann nochmal 1 Kilometer hoch. Also es wäre halt, hätte eine Stunde gedauert nochmal zu Fuß. Aber es gab einen Fußgängertunnel. Also ein Tunnel, wo auch so, der sah so ein bisschen aus wie der alte Elbtunnel, wenn den jemand kennt in Hamburg, nur mit zwei Spuren pro Richtung. So. Und aber links und rechts konnte man, da musste man auch sehr langsam im Auto fahren, links und rechts gab es dann so Bürgersteige, da konnte man durchlaufen. Leider war der Tunnel für Fußgänger wegen Maintenance gesperrt. Gab natürlich keine. Vermutlich, weil gespart wurde. Gab natürlich keine Maintenance, da war nichts, das war einfach nur zu. Ja, man konnte da, man hätte am Ende, habe ich es dann gesehen, hätte man wahrscheinlich auch einfach über die Autozufahrt da hinlaufen können und dann über diesen Bürgersteig da durchmarschieren. Dann wäre man schon fast da gewesen. Jedenfalls kommt man da nicht rein und dann, gut, alles klar, wie komme ich jetzt nach Hause? Ah, da ist eine Bushaltestation. Ah, da fahren auch Nachtbusse. Wo fahren die hin? Ja gut, kann ich zumindest da irgendwie zur Brücke fahren, über die ich laufen kann? Ja, alles klar. Wann kommt der Bus? In 9 Minuten. Wie lange fährt der? 7 Minuten. Okay, Viertelstunde, kann ich 1 Kilometer auch zu Fuß gehen. Und dann kam, wie durch ein Wunder, das war auch ganz also absurd. Ich musste da irgendwie durch so ein Industriegebiet laufen. Erstmal, es war auch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Da war wirklich einfach gar nichts. Das war auch komplett menschenleer. Dann kam ich durch so ein Wohngebiet und da war einfach nichts. Und dann wie durch ein Wunder, also kleinen Häusern, teilweise sogar Einfamilienhäuser, südlich der Themse, immer noch ziemlich zentral, wie durch ein Wunder bog ein Taxi um die Ecke. Mit dem so, okay, alles klar, scheiße, das wird mich jetzt ein Vermögen kosten, aber ich halte die mal an. Und da haben wir gefragt, ja, was ist denn los, hier, was kostet das denn? Und dann sagt er, ja, was sind so 10 Pfund? Ist okay, geil, keine Fragen gestellt, reingehopst, weiß nicht, 12 Minuten Taxi gefahren, noch ordentlich Trinkgeld draufgeschmissen und froh zu Hause. Aber das muss man echt sagen, das war wirklich eine völlig absurde Situation, die hier nie passieren würde. Naja, schon. Also, wenn du jetzt nicht in der Gegend bist, wo irgendwie die Metro-Tram nachts durchfährt, gerade also hier im Ostberlin hast du den Vorteil, dass die Tram halt durchfährt nachts. Ja gut, aber Busse hast du an den U-Bahn-Linien eigentlich, Nachtbusse. Ja, aber halbstündlich auch nur. Ja, aber das geht schon, wenn man das vernünftig einplant. Ja, und ja, okay. Dann eine gute App zur Hand hat, die dir sagt, wo du lang musst, dann kann man so ein Busding auch mal nutzen, auch wenn es ewig dauert. Aber man hängt dann zumindest in so einem Gefährt drin, wo es meist warm ist. Und da fahren halt auch Nachtbusse auch in Gegenden, wo halt so viel Studentenbetrieb ist und auch jede Nacht eigentlich viel Betrieb ist, fahren Nachtbusse auch gerne mal einfach nur stündlich. Aber das Nachtbussystem in London ist doch eigentlich ähnlich. Also man die richtige App zur Hand hat wiederum und ein bisschen Ahnung hat, wo man einsteigen muss. Das fand ich immer ganz schwierig herauszufinden, welche genaue Ecke jetzt das von Haltestelle ist mit den 40 Einzelteilen. Ja. Aber dann geht's schon. Ja, aber das ist aber, finde ich, nochmal ein ganz anderes Level an Vorbereitung, die man da irgendwie investieren muss. Da war ich dann meistens abends nicht mehr allzu sehr in der Lage. Ja. Um das zu schaffen. Das war schon. Nachdem man 20 Beefies gegessen hat. Nee, Beefy habe ich da gar nicht gegessen. Nee, gab's keine Beefy? Nee. Nee, gibt's, okay. Gibt's nur hier. Beefy. Heute wieder aufgefüllt. Nee, gestern. Entschuldigung, gestern. Anderes Thema. Habt ihr auch schon diese neue Beefy, die jetzt da beworben wurde? Beefy Currywurst? Ja. Probiert haben wir. Okay, und? Ja, also muss man sagen, ein bisschen enttäuschend. Ich als großer Beefy-Freund muss sagen, ist halt wie so ein Ranger, nur ohne die Bohnen und den Speck innen drin und dafür mit so Wurstpaste. Ist nicht so, geht so. Ja. Ja. Soll ich mal renten? Ja, mach mal, erzähl mal. Ja, ich bin also richtig sauer und massiv frustriert, weil etwas Wichtiges, was ich in meinem Leben geschaffen habe, kaputt gemacht wird. Und das mag komisch klingen, aber das ist diese Tatsache, dass Studenten an Unis Dateien hochladen können. Es gibt da so eine Software, die heißt StudIP, die habe ich mal mit anderen entwickelt. Das ist auch Teil meines Alltagsjobs, diese Software betreiben und zu supporten. Das unter anderem mit dem aus anderen Podcast-Tätigkeiten sehr bekannten Rolf Strockmann. Ja, genau. Ja, und das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Dozenten laden Dateien hoch, also so Aufsätze oder Auszüge aus Lehrbüchern oder anderen Kram, und Studenten lesen das. Ganz simpel. Wir haben damals mal angefangen, diese Software zu programmieren, aus dem einzigen Grund, dass wir keinen Bock mehr hatten, am Kopierer zu stehen. Und nebenbei waren wir alle Admins und hatten auch keinen Bock mehr, Disketten gebracht zu bekommen und diese dann auf Webseiten zu laden. Weil wir fanden digital schon ganz cool, aber es gab keine vernünftige automatische Plattform, wo es halt für jede Veranstaltung einen Ort gab, wo man Dokumente reintut. Total simpel eigentlich heutzutage, aber damals irgendwie nicht. Und das hat dazu geführt, dass wir uns eben über 5 Jahre sehr reingehangen haben, diese Software geschaffen haben, was schon irgendwie, ohne jetzt das besonders hervorheben zu wollen, aber ist schon ein halbwegs großes Ding, was ich damals mal gemacht habe und was mein Leben bis heute stark prägt, weil das irgendwie mir auch einen Job besorgt hat. So, jetzt gibt es die lustige VG Wort, die sämtliche Gebühren ansammeln. Ich bin Mitglied. Du bist Mitglied, ja, ja. Sind viele leider, und das ist auch Teil, vielleicht ein bisschen Teil des Problems. Aber gut, erstmal grundsätzlich ja nichts Falsches. Es ist eine Verwertungsgesellschaft, die Gelder einsammelt, um sie an die Autoren zu verteilen. Die übernehmen neben Teil der Urheberrechtsabgabe bei Kopierern, bei Computern und anderen Dingen, nehmen sie ein. Es gibt noch andere Verwertungsgesellschaften, die dieses Geld entsprechend auch erstmal einnehmen, dann nach einem Schlüssel verteilen. Die sind an Kopierern beteiligt, also pro Fotokopie, zumindest an Hochschulen, fallen 0,08 Cent, glaube ich, oder 0, also ein kleiner Betrag auf jeden Fall. Speichermedien, Drucker, also auch private Drucker, CDs. Ja, genau. Also alles, was irgendwie Speichermedium und Drucken ist, da gibt es eine Urheberrechtsabgabe. Genau. Ist ja erstmal sinnvoll, ist ein bisschen deutsches System, so ein bisschen GEMA-mäßig und GEZ-Style, okay, aber vollkommenes Verständnis dafür, dass es gemacht werden muss. Bisher war auch alles relativ gut, hatte sich halbwegs geeinigt auf Grundlage des Urheberrechts, das ja erstmal sagt, ich darf kein Dokument kopieren und es anderen geben, das ist eine Veröffentlichung mit gewissen Ausnahmen, und eine Ausnahme existiert für Forschung und Lehre, der sogenannte Paragraph oder der so nummerierte Paragraph 52a. Dafür muss bezahlt werden, und diese Gelder nimmt die VG Wort und andere Verwertungsgesellschaften entgegen. Jetzt hat sich die liebe VG Wort schon vor vielen Jahren überlegt, dass sie eigentlich diese Zahlungen, die bisher pauschal abgegolten wurden, da wurde also geschätzt, wie viele Dokumente sind so in diesen LMS, wie viele Seiten haben die, wie viele Studierende sehen das? Lernmanagementsystem, also das ist halt der Ort, wo unter anderem auch Dateien gespeichert werden für Kurse. So wie diese Stutter-IP, was der gute Rolf Stockmann, andere und meine Wenigkeit zusammen erschaffen haben damals. Und das heute auch noch existiert, an 40, 50 Hochschulen eingesetzt wird, in größerer oder kleinerer Form und vielen, als das System schlechthin für alle Veranstaltungen. Hannover auch, wo ich arbeite, 3000 Veranstaltungen gibt es dort. Wir haben pro Jahr ca. 60.000 Dokumente in dieser Plattform. Das heißt, bisher wurde einfach geguckt, ja, da werden 60.000 Dokumente, oder weiß nicht, deutschlandweit werden da 3,5 Milliarden Trillionen Billionen. Genau. Dokumente gemacht, da machen wir mal 1 Cent und das überweist ihr jetzt mal bitte. Genau, dann hat man Stichproben gezogen, guckt, wie viel Prozent davon eigentlich VG Wort zuständig ist. Viele andere Dokumente sind ja einfach frei erstellt. Hausarbeiten zum Beispiel gehören den Studierenden, die laden das hoch, die dürfen das, da hat keine VG Wort irgendwas daran zu verdienen. Es geht ja nur um Dokumente, die an anderer Stelle veröffentlicht sind. Genau, wobei für die tatsächlich auch der 52a gilt und auch da entsprechende Verwertungsgesellschaften auch Gelder einsammeln und verteilen. Das läuft aber alles pauschal in bestimmten Regeln. Bei Musikstücken gibt es da Zeitbeschränkungen. Bei Text gibt es bestimmte Mengenbeschränkungen, nur 25 Seiten pro Aufsatz, nur 12% eines Lehrbuches. Also es gibt da gute Regeln, die wurden auch kommuniziert und hoffentlich eingehalten. Man musste ein paar Sachen beachten. Diese Dokumente durften nur in Veranstaltungen, die geschlossen sind, weitergegeben werden. Also ich musste dafür sorgen, dass der Teilnehmerkreis in dieser Veranstaltung festgelegt ist und nicht jeder aus der Hochschule, jeder Student in die Veranstaltung hineingehen kann. Das wäre nämlich öffentlich gewesen. Also man musste halt 30 Personen kennen, die sind dann eingetragen, Klappe zu, Dokumente können dann freigegeben werden. War alles so eingebaut und funktionierte ganz gut. Die VG Wort hat sich allerdings überlegt, dass sie doch lieber eine Einzelfallmeldung haben möchte pro bereitgestellten Dokument, schon vor, glaube ich, 2, 3 Jahren. Ja. Da gab es verschiedene BGH-Urteile, die am Ende auch gesagt haben, ja, so eine Einzelfallmeldung ist doch machbar, gar kein Problem. Und da muss halt bei jedem Hochladen von einem Dokument angegeben werden, dass das passiert ist, wie viele Studenten in der Veranstaltung drin sind. Und eine Menge Daten mussten halt in eine hässliche Maske eingegeben werden. Oder so zumindest hat man sich das vorgestellt. Das war lange Zeit vor Gericht und umstritten. Und jetzt hat man sich im September geeinigt. Die Kultusministerkonferenz und die VG Wort haben sich auf einen neuen Rahmenvertrag geeinigt, der da vorsieht. So. Bitte? Hashtag Uni-Rahmenvertrag. Ja, das ist die genau, Diskussion Uni-Rahmenvertrag. Und dieser Rahmenvertrag besagt, dass ab 2017 Hochschulen nur noch Dokumente gemäß 52a nutzen dürfen, wenn sie diesem Rahmenvertrag beitreten, der wiederum eine Einzelfallmeldung vorsieht. Also eine Einzelmeldung vorsieht. Das bedeutet also, wenn man Dokumente dieser Art, die sehr wichtig sind, wie gesagt Aufsätze und Auszüge aus Lehrbüchern, wenn man die verwenden möchte, muss man erstmal als Hochschule diesem Vertrag beitreten und ein System schaffen, wo bei jedem Bereitstellen, also wir reden hier über einen guten Anteil von diesen 60.000 Dokumenten, etwa 10-20%, niemand in Maske ausfüllen muss, was 3,4 Minuten im Schnitt dauert. Ja, also einwirkend. Also wir haben, es gab dann so Diskussionen und da sagte die VG Wort, naja, wir haben das ja überprüft, wir haben das getestet und nach ein bisschen Übung ist man so durchschnittlich bei 3,4 Minuten pro Dokument. Ja, im Schnitt mit großen Ausreißern nach oben und noch nach unten. Aber die haben es nicht getestet, sondern das waren wir, das hat die Uni Osnabrück gemacht, die ja, oder so kennen wir rum, ganz ja. gut. Die haben eine Studie gemacht und das Ergebnis von uns als Hochschulen war, ist nicht machbar, der Aufwand ist extrem hoch. Kurz gefasst, der Aufwand ist zu einzutragen, zu beraten, zu schulen, das technisch auf die Beine zu stellen, das verwaltungstechnisch zu machen, ist das Fünffache der Kosten, die später an die VG Wort gezahlt werden. In Osnabrück waren es 5.000 Euro, um die es nur geht. Das ist eine Hochschule mit 15.000 Studenten. In diesem einen Testsemester, wo die dieses Verfahren mal ausprobiert haben, waren es 5.000 Euro Lizenzgebühren, die die VG Wort bekommen hätte, bei etwas mehr als 25.000 Euro an Personalkosten und Kosten für die für Beratung, für das Entwickeln der Software, für das Anpassen und so weiter. Auslegung der Hochschulen ist, das funktioniert auf keinen Fall, das ist viel zu aufwendig. Auslegung der VG Wort ist, geht doch. Und im Laufe der Zeit wird es bestimmt noch einfacher. Ja, die Hochschulen haben sich da lange Zeit einfach das Ganze ignoriert, auch meine. Im September war es dann soweit, diese neue Vereinbarung wurde dann verabschiedet, unterschrieben und auch dann veröffentlicht Ende September mit dem Ergebnis, dass dann erst die Hochschulen aufgewacht sind und mittlerweile sehr viele ganze Länder sich darauf verständigt haben, diesen Rahmenvertrag nicht beizutreten. Ich wollte gerade sagen, Niedersachsen, also die Thüringen, Bayern, die Hochschulkonferenz Niedersachsen hat definitiv ist nicht dabei. Als einer der ersten, genau. Ja. Die haben das relativ früh gesagt. Bayern ist nicht mit dabei, Baden-Württemberg ist nicht mit dabei. Hessen hat vor kurzem auch gesagt, wir machen es nicht. Bremen habe ich gehört. Nordrhein-Westfalen, zumindest die Fachhochschulen. Ich glaube aber mittlerweile auch alle. Ja, und Thüringen, glaube ich, auch. Das sind also schon ganz schön viele Hochschulen, die gesagt haben, wir lassen es drauf ankommen. Wir treten diesem Rahmenvertrag nicht bei. Das heißt aber auch, dass unsere Lehrenden diese Art von Dokumenten ab Januar nicht mehr verwenden dürfen. Also das verstehe ich nicht, also wie kann denn, also die 52a ist ja, wird auch nach dem 1. Januar bestehen, nur ist es dann ja keine Vergütung geregelt. Ihr könnt ja trotzdem noch weiter benutzen und sagen, naja, dann zahlen wir halt so ein Sperrkonto irgendwie Geld ein, was nach der alten Regelung war, so nach dem Motto. Man hat viele Probleme, die Hochschulen sind da nicht unbedingt beieinander. Das hat erst sehr spät gemerkt, dass es sich lohnt, da miteinander zu sprechen. Erst seit September haben wir eine stehende Videokonferenz jeden Mittwoch, wo circa 15 Hochschulen sich austauschen über das, was sie tun können. Unsere Präsidenten sind oftmals relativ vorsichtig. Unser eigener Präsident ist Jurist und hat dann auch gesagt, nö, wir machen das eben, wir machen da nicht mit, das ist schon mal ganz gut. Und wir gehen auch nochmal sicher und sperren eben einen Großteil unserer Dokumente, damit das nicht passiert. Ich konnte zumindest überzeugen, dass wir nicht löschen. Manche Hochschulen löschen ihre Dokumente zum 1.1., was ich töricht finde. Okay. Könnte ja sein, dass sie sich im Mitte Januar einigen. Ja. Deswegen sperren, aber auch das ist schlimm. Der Paragraph sagt, dass eine entsprechende Vergütung durch Verwertungsgesellschaften eingeworben werden oder eingesammelt werden darf. Ich meine, steht auch so drin. Daraus leitet die VG Wort ab, dass nur sie das darf. Sie ist ja in dem Fall für Sprachwerke, wohlgemerkt, es geht nur um Sprachwert, nur um Texte. Die einzige. Und hat entsprechend die Freiheit für sich, das so verstanden auszuhandeln, dass es einen Rahmenvertrag geben muss, dass sie eben das Recht der Einzelmeldung bekommen darf und dass sie auch in die Lernmanagementsysteme reinschauen darf, wenn die Hochschulen dem Rahmenvertrag jeweils beitreten. Man kann es auch anders auslegen. Es gibt einige Hochschulen, darunter zum Beispiel die Uni Oldenburg, die einfach sagen, wir machen jetzt keine große Panik, wir treten diesem Rahmenvertrag nicht bei, machen einfach weiter. Sollen sie uns doch verklagen, mal gucken. Hätte ich jetzt auch ganz spannend gefunden, aber die Entscheider sehen das meistens anders. Das glaube ich. In der Konsequenz heißt das, wir tragen hier ein politisches politisches Gefecht auf den Brücken der Studenten aus, die zwar verstehen, dass wir uns so verhalten müssen, wie wir es tun, weil diesem Rahmenvertrag einfach beitreten und sagen, so, wir machen jetzt diesen riesen Scheißaufwand und gucken mal, was dann noch passiert. Andere Verwertungsgesellschaften werden sich sicherlich auch überlegen, ob sie nicht vielleicht auch eine Einzelfallmeldung machen wollen. Und möglicherweise kommt auch irgendwann jemand auf die Idee, neben den Kopierern auch kleine Rechner aufzustellen, wo man jede Kopie melden muss. Also diesen Weg wollen wir auf gar keinen Fall beschreiten, das verstehen auch die Studierenden. Nichtsdestotrotz wird man einen starken Einbruch in der digitalen Lehre im Januar verzeichnen müssen. Alternativ ist das, was wir in der Schule gemacht haben. Es gibt eine Dropbox, da kriegt jeder einen Link zu und dann schwupps werden Dokumente geteilt. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist doch eigentlich der Aufruf kann man nicht sagen, aber das ist doch eigentlich, läuft dann doch alles darauf hinaus, dass man doch wieder dazu übergeht, Raubmordkopien bereitzustellen. Ja. Und es gar keine Vergütung geben wird, weil man alles, was natürlich unterm Radar fliegt, macht auch keinen Verwaltungsaufwand. Und das ist ein Schuss ins eigene Knie. Also so bescheuert kann man ja gar nicht sein. Wer verhandelt denn da für die VG Wort? Wie heißen, da muss man nochmal Ross und Reiter nennen, die gehören auch irgendwie mit das ist hier. Das ist das Problem der Verwertungsgesellschaften ist, dass sich da Ross und Reiter nennen. Dass alle an die Wand. Das ist so eine alle in den Sack aus dem Knüppel drauf, triss immer einen richtigen. Dass so eine Kaste sich da gebildet hat von Verwaltungsleuten, die sich auch, die kommen nicht aus der Urheberschaft, also die kommen halt nicht aus der Autorenschaft oder das ist auch bei der GEMA selber, das sind ja irgendwelche Fuzzis halt. Sie ist da seit Jahren da nähren an dem System und jetzt halt für sich, also vor allem die GEMA ist ja nochmal ein krasseres Demokratiedefizit internes. Ja. Die VG Wort ist dann noch ein bisschen anders, aber auch da ist so, dass der Vorstand auch noch einer anderen Front massive Probleme hat bei der VG Wort. Ja, da können wir jetzt noch einiges anderes zu erzählen, aber da ich gleich raus muss. Ja, aber genau, das ist halt. Ein andermal vielleicht mehr. Das ist krass. Das heißt, die Lösung ist jetzt, dass es irgendwie High Noon 1.1.2017 ist? Ja, wobei, wir haben das schon ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren, dass man dann auch gesagt hat, ab nächstes Jahr geht das und das nicht mehr. Eigentlich waren wir letztes Jahr auch schon im Stand wie jetzt, nur etwas weniger dramatisch. Da hieß es dann auch, ab nächstes Jahr ist Einzelfallmeldung nötig. Dann hat es aber kurz vor knapp, meistens so kurz um Weihnachten, eine Einigung gegeben und dann hieß es dann wieder, nee, ist es für nächstes Jahr noch ausgesetzt, wir machen wieder pauschal. Ich erwarte das zu einem bestimmten, in einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr wieder passiert, was auch wieder ziemlich beknackt ist, weil uns irgendwann auch die Lehrer nicht mehr glauben, dass wir es jetzt wirklich ernst meinen. Wir bringen jetzt auch teilweise bei, dass sie Dinge machen, die machen müssen, die sie auch vorher schon hätten machen müssen, nämlich sich generell mal Gedanken machen über Lizenzen und über die Freigabe von Dokumenten und die Weitergabe, denn bestimmte Regeln galten ja auch vorher, die wurden auch nicht eingehalten. Es ist ja vollkommen okay, dass man das unter bestimmten Bedingungen auch vernünftig macht, aber wenn wir jetzt am Ende wieder sagen, das bleibt beim Alten, dann wird die Diskussion nächstes Jahr wieder ausbrechen und dann vielleicht noch ein bisschen heftiger. Vielleicht geht es am Ende auch einfach nur um Geld. Hinter der ganzen Geschichte stecken die Verlage, wenn man so hört, nicht die VG Wort als Verein selber, die haben letztlich genau, ja auch nach ihren Mitgliedern, genau. Das ist da pfeifen halt, so wie es bei der VG Wort einen Konflikt gibt, gibt es da bei den Autoren und den Zeitungsschreibern, ist es eher die Verlage, die da drücken, weil die bekommen ja bekommen 50%. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann bei den Wissenschaftssachen ist, das keine Ahnung. Da weiß ich jetzt nicht, wie die Regelung ist. Die kenne ich jetzt auch nicht so genau, nee. Aber trotzdem, da stecken halt so Wissenschaftsverlage, wie Springer, ja. Elsa Fia, das sind halt so, das sind ein bisschen wie Minenbesitzer in Schwarzafrika. So genau. Die Kategorie an Moralität besitzen die. Es ist ja auch ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Die Elsevier ist gerade wohl so, dass auch 50 Hochschulen oder sowas auch eine große Anzahl ausgestiegen sind aus dem Rahmenvertrag, den die Hochschulen mit Elsevier haben. Es gibt ja auch noch Campuslizenzen auf Verlagsebene, die ebenfalls was ermöglichen, die auch unabhängig von 52a noch Nutzung weiter ermöglichen würden, wenn denn vorhanden. Nur haben eben ein Großteil von Hochschulen auch ihren Vertrag mit Elsevier aufgekündigt zum nächsten Jahr. Auch das bricht also weg, auch aus guten Gründen. Die Diskussion kann ich jetzt nicht so ganz genau nachzeichnen, aber letztlich ist man der Meinung, dass das, was die Verlage da machen, einfach viel zu teuer ist und nicht mal eine Dienstleistung, die man gebrauchen kann. Das ist ja das Problem, dass Wissenschaftler zahlen, wenn sie ein Werk einstellen, ein bestimmtes Journal und auch später wieder zahlen, um das zurückzubekommen und am Ende auch noch solche Regelungen wie 52a. Die Wissenschaftler zahlen, der Steuerzahler bezahlt das. Ja, genau. Also wird auf jeden Fall mehrfach gezahlt und Hochschulen legen sich zurecht unter der Open Access oder Open Educational Resources Bewegung können wir nicht einfach selber dafür sorgen, dass wir ein Peer Review machen, dass wir Hochschulverlage gründen und das Ganze zum viel günstigeren Preis machen. Und das merken die Verlage und versuchen da eben auch, ja, gegenzuhalten oder vielleicht ihren letzten Kampf zu führen mit Mitteln, die ihnen nicht helfen werden. Ne? Also ich verstehe das aber auch nicht so richtig. Wir hatten letztes Jahr eine Urheberrechtstagung, wo auch ein Verlagsvertreter auf der Bühne war, der ein bisschen vor sich hin weinte, meinte, es ist so teuer, ein Buch zu machen, das ist alles so schlimm, wir müssen doch später auch Geld verdienen, deswegen brauchen wir auch vernünftige und faire Abrechnungssysteme, sonst gehen wir auch alle kaputt. Warum spricht man nicht einfach mal gemeinsam, bevor das Buch rauskommt, mit Hochschulen, lässt sich das Geld einmal dafür geben und später dann kostenlos bereitstellen? Dass das ganze Geld kostet, bezweifelt niemand. Und dass die Hochschulen dafür bezahlen wollen, das ist gar nicht das Problem. Das möchten wir sehr gern tun, im angemessenen Umfang, mit vernünftigen Konditionen. Und darum geht es hier in der Diskussion. Und was mir dabei so wehtut, ist, wenn das tatsächlich durchgesetzt wird und nachhaltig so bleibt, woran ich jetzt nicht glaube, wäre das tatsächlich eine starke Beschädigung bis hin zu Zerstörung eines gewissen Teils meines Lebenswerkes. Und nun ist es ja auch so, das muss man ja auch sagen, Wissenschaftsverlage tun ja nichts. Das ist ja nicht so, dass die wirklich, also die schicken Sachen hin und her, die ganze Zuarbeit, die inhaltlich getätigt wird, wird alles kostenfrei von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht. Und sogar das richtige Setzen, ja, das wird ja selbst von den Menschen gemacht, die veröffentlichen wollen, ja. Das macht, da sitzt ja keiner dann im Verlag und macht es formatiert und sitzt da die ganze Nacht, ja, und benutzt Word. Das macht da ja keiner. Also es ist ja auch noch, das Allerverrückteste, dass da im Wesentlichen sozusagen, ja, wie nennt man das denn? Da wird vielleicht so ein Austausch organisiert. Und zwar unfassbar und unverschämt teuer. Ja. Aber richtig beigetragen zu einer wissenschaftlichen Leistung wird da ja eigentlich gar nicht. Nee. Das sind halt Menschen, die Gewinn maximieren wollen, die auch ein bestimmtes Geschäftsmodell aufrechterhalten wollen, die sicherlich auch an ihren Jobs hängen. Das ist auch alles nachvollziehbar. Aber es ist halt einfach ein Modell, was man so nicht mehr braucht. Es hat ein Gewerk mehr, was durch Digitalisierung jetzt so langsam oder auch etwas schneller wegbröselt. Und ja, ich bin da auch mittelfristig optimistisch. Wir haben auch relativ gute Ideen, wie man diesen gesamten Bereich der Lizenzen, ja, möglicherweise haben die Lehrenden das Lizenzmanagement oder das Wissen darum, mit welcher Lizenz ein Dokument rausgegeben wird, sehr, sehr, sehr schleifen lassen. Es lohnt sich da ein bisschen präziser zu sein, also zu schauen, ist das jetzt eine offene Lizenz, zum Beispiel CC, ist das was unter der Lizenz, das ich selbst erstellt und nicht veröffentlicht habe, liegt, also meine eigene. Ich bin unter dem vollen Besitz aller Nutzungsrechte oder eben etwas anderes über einen Verlag, über eine Campus-Lizenz, Hochschullizenz. Das ist schon ganz gut, das zu wissen und anzugeben. Und da wollen wir und haben gute Möglichkeiten, das auch einfach über Software abzubilden, dass man zum einen bereits in einem Katalog schauen kann, welche Dokumente eine passende und eine gute Lizenz haben, also eine kostengünstige, und welche eine böse, in Anführungszeichen, über 52a, andere Probleme. Das ist alles nicht fertig, aber ich glaube, es gibt jetzt eine große Chance, sowas umzusetzen und ein schlaues, gutes Dokumenten- oder Dateimanagement für die Lehre zu schaffen. Dummerweise ist es einfach noch nicht fertig. Also ich versuche hier noch optimistisch zu bleiben. Es ist vielleicht ganz spannend, dieses Thema einfach nochmal später nochmal aufzugreifen. Ist krass, also da bauen halt Unis irgendwie jahrelang so diese Lernsysteme auf. Ja, genau. Und dann kommen dann um die Ecke und dann fangen alle wieder an mit Dropbox. Und dann brauchst du wieder Jahre, um die wieder alle umzuerziehen. Ja, und was du eben ansprachst, du bist bei der VG Wort dabei, ja, auch viele Lehrende und auch Entscheider, Präsidenten bis Hochrektorat sind eben natürlich auch in der VG Wort und haben so ein bisschen Schiss davor, ist mein Eindruck. Da sagt man dann, dass die sehr mächtig sind. Und ob das so wirklich stimmt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum relativ viele Hochschulen sich da vor einer Klage scheuen. Da heißt es dann, da gibt es ein Klagerisiko, können wir nicht machen. Klagerisiko heißt, es kostet Geld. Der Aufwand kostet ebenfalls Geld. Vielleicht versucht man es einfach mal und im schlimmsten Fall war es halt ein bisschen teurer, aber es ist doch eine gewisse Verantwortung gegenüber der sinnvollen Freiheit und Forschung und Lehre, das einmal durchzufechten. Und deswegen bin ich gespannt, was die Hochschulen erreichen können, die einfach sagen, pff, mir egal, verklagt uns doch, mal gucken. Denn so teuer kann es nicht sein, erst recht dann nicht, wenn die Hochschulen mal ein bisschen zusammenhalten und auch vielleicht zusammenlegen würden und einfach mal sagen, ja, wir bilden dafür einen Fonds oder irgendeine andere Art von Regelungen, dann lässt sich eben eine verklagen. Ich wollte gerade sagen, VG Wort wird dann auch nicht anfangen, alle Unis zu verklagen, weil auch so groß ist deren Kriegskasse am Ende auch nicht. Ja, das Lustige ist, diese ganze die eine Uni raussuchen und das wird das musterprozessartig mal durchgefochten bis zum BGH. Ja, das Lustige ist, die ganze Diskussion baut auf einer Klage auf. Da hat die Fernuni Hagen hat ein sehr relativ teures Lehrbuch komplett in eine Lehrmanagement und ein Lernmanagementsystem reingestellt. Puh, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Und das hat der entsprechende Verlag mitbekommen und die Hochschule verklagt. Und auf dieser ganzen Klage baut halt die Entscheidung auf, eine Einzelmeldung wäre angemessen und machbar. Und ja, eine einzige Klage war das bisher nur. Ja. Die nächste kann vielleicht schon anders ausgehen. Und vor allen Dingen würde uns mindestens 5 Jahre halbwegs Ruhe verschaffen, weil man erstmal, während eine Klage anhängig ist, vielleicht nochmal gewisse Freiheiten zurückerlangt. Ja. Ja, ja, Cornelis. Du musst jetzt leider los. Ich muss leider los. Du musst noch ein paar Dokumente bei der VG Wort anmelden. Ja. Ich habe letztens einen Check bekommen wieder von der VG Wort. Einen Check? Verrechnungscheck? Hat sich's gelohnt? Nee, Verrechnungscheck war letztes Jahr. Die haben tatsächlich auf Überweisung letztens. Nein! Jahr. Doch, ja. Überraschend. Nee, ich hab mal. Da ist die Digitalisierung auch angekommen. Ja, ich habe mal ein Buch mitgeschrieben und ich kriege über meinen Blog tatsächlich VG Wort Tantiemen. Was hast du denn bekommen? Jetzt mal hier, Füße auf den Tisch. Irgendwie 45 Euro? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wow. Habe ich versoffen. Ja, hast du versoffen. Komplett? Ja, hättest du aber Rücklage bilden müssen wegen Einkommensteuer, ne? Naja. Ja, lass uns doch vielleicht einfach ruhig nochmal öfter auf dieses Thema zurückkommen, weil es bestimmt spannend bleibt. Ja, machen wir. Bis zum Jahresende wird sich dann auch einiges ändern. Vielleicht kann man ja nur nochmal ein Fazit ziehen. Ja, in 5 Jahren werden wir dann. Fazitieren. Ja. Ja. Wenn wir die nächste Sendung machen, 5 Jahren. Genau. Ja. Gut, dann. Ja, das musste ich mal loswerden. Ja. Und ich muss jetzt leider auch mich selbst losmachen. Ja. Viel Spaß im Urlaub. Pink Danke. Zu viel. Ich versuche so viel zu trinken, dass ich nächsten Tag wieder fahren kann. So wenig. Eieieiei. Okay. Ja, wenn man alleine fährt, ist das Problem, dass eine Flasche Wein doppelt so lange, doppelt so schnell betrunken macht irgendwie. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, das macht eigentlich Sinn. Ihr macht noch ein bisschen weiter? Ja, ich habe hier noch so ein paar, ich habe noch so ein paar Podcasts gehört in letzter Zeit, die man wo empfehlen kann. So irgend so ein Quatsch, fällt mir schon ein, dann moderieren wir das Ding ab, kommt die Büchse raus. Will ich da gar nicht abwürgen, das tut mir jetzt leid. Ja, gut. Naja. Hat aber Spaß gemacht. Ja. Ebenso. Ach, ich habe noch was. Warte. Ja. Nee, doch nicht. Schade. Ich hab raus, gedacht, da kam einer raus, aber kommt kein Rülps. Irgendwie. Ist das hier? Das ist eine, die Minustaste? Das ist eine Edit-Marke. Ach so. Ja, dann musst du ja tatsächlich schneiden. So. Würde ich ja nicht machen. Ups. So. Sehr gut. Guck mal, Gute Nacht. Auf die Minustaste, oder bis zum nächsten Mal. Bei dir funktioniert es nicht. Ah, super. Tschüss, Cornelis. Tschüssi. So. Hast du jetzt noch was? Ach, weiß nicht, also wenn du über die Wahl reden willst? Nee, bloß nicht, komm. ich find's nur lustig, dass wir jetzt irgendwie alle Liberals irgendwie am Durchdrehen sind. Nach dem Motto, was haben wir falsch gemacht, bla. Aha. Und warum haben wir uns mit den Rechten beschäftigt? Also wir haben uns in den letzten, also sehr, sehr, sehr beschäftigt. Also es ist unglaublich. Ja, nee, ich bin, Da fängt halt diese Normalisierung jetzt schon wieder an. Ja, wir müssen ihm eine Chance geben. Nein, ich gebe diesem rassistischen, sexistischen, chauvinistischen, antisemitischen vor allem auch. Ach, warte mal, du warst gegen Trump? Ja. Aber der ist doch Deutscher. Du meinst Trumpf? Ja, nee, man liest doch immer, der ist Deutscher. Ich habe gerade schon die Bildzeitung wieder gelesen hier. Wie deutsch ist Donald Trump wirklich? Ja, die das ist so typisch. Weinheim in Rheinland-Pfalz. Das erste, was deutsche Medien machen, endlich ein deutscher Präsident an der Spitze der USA. Ja, hier, da steht's auch. Er hat Familienwurzeln in Weindorf in der Pfalz. Wie deutsch ist Donald Trump? In der Pfalz. Ja. Das heißt, in derselben aus derselben Region wie Helmut Kohl. Ja, im weitesten Sinne. Ja. Ne? Kann man so sagen. Ja. Ja. Ja, nee, also ich meine, es ist halt man sieht an der Wahl halt sehr gut, wie lächerlich dieses Wahlsystem da ist. Wenn Hillary Clinton hat einfach 2 Millionen Stimmen mehr erhalten, ja, aber ja, durch diese Wahlmännerkonstellation. Electoral College, ja. Mhm. Genau, ist es halt trotzdem in die Dutten gegangen. Das ist halt ziemlich, ja, das ist halt ziemlich bescheuert. Ich meine, so ein bisschen kann ich verstehen, dass sie das machen, weil natürlich auch diese kleinen Staaten, in denen einfach kein Arsch wohnt, die wollen natürlich auch ein bisschen was zu sagen haben. Ja, die werden ja aktuell überproportional. Ja, aber ich meine, das ist in Deutschland ja auch so, ne? Im Bundesrat ist es ja so, dass du nicht auf die Nase runterrechnest, wie viele Stimmen du da hast, sondern da ist ja auch eher so. Du hast ja grundsätzlich ein Mandat, nee, zwei sogar. Bisschen pauschaliert, ja. Eins oder zwei? Weiß nicht, ein paar Leute sind da immer und jemand hebt die Hand, ist ja auch nicht so wichtig. Ja, aber das ist halt schon irgendwie einigermaßen kaputt. Ja. Na gut, was wir machen. Was ich ein bisschen, was mich so irritiert hat irgendwie, ist so diese extreme Spaltung, die da irgendwie stattgefunden hat zwischen dem Bernie und Hillary Lager, und zwar irgendwie so in beide Richtungen. Du meinst diese Bernie und Bust, Bernie or Bust Leute? Ja, das ist ja schon mal albern überhaupt, ja, zu sagen, nö, wenn Bernie nicht antritt, ja, dann will ich das, gar keinen. Das gab es ja auch schon 2008. Ja. Wo die Hillary-Leute gesagt haben, so, nee, Barack wählen wir nicht. So. Ja, das ist halt alles, Das sind Demokraten, das sind ein bisschen, ja, alle ein bisschen. Gut, das ist natürlich, ja, aber das ist halt ein bisschen albern, weil die Alternative ist ja nun nicht zu Hillary, ist ja halt hier Donald Trump, muss man ja auch sagen. Ja, der hat einen Vorname wie ein Cartoon-Charakter. Ja. Das ist das Lustigste, dass Bernie-Leute jetzt fangen so an, naja. Dieses eine Bild, so irgendwie A New Hope, Barack Obama. Und dann Trump und dann steht dann drauf, The Empire Strikes Back, mhm. Und dann was war es dann? Der dritte Star Wars, wie heißt er? Rückkehr der Jedi-Ritter. Genau, Rückkehr, und dann kommt Bernie als 2020. Der ist 80 dann. Der überlebt es bis dahin. Ja, das ist auch Bullshit. Dann zu sagen, ich wähle jetzt gar nicht, ist halt maximal albern. Was ich auch so ein bisschen albern finde, ist zu sagen, naja, Bernie hätte die Wahl gewonnen, weil es ist halt, wie willst du das rausfinden? Er hätte, was man schon sagen muss, wahrscheinlich in Gewässern mitfischen können, die der Trump auch hat abfischen können. Ja, er hätte, was Hillary verloren hat, war ja dieser Rust Belt, also der Rostgürtel, ja. Michigan, Wisconsin, der irgendwie an Trump gegangen ist, überraschenderweise. Das hatte wirklich, glaube ich, keiner auf dem Radar. Ja. Der hätte wahrscheinlich Bernie was mal abwarten können, aber das ist halt die Frage, wie ist dann, ob jetzt wirklich Florida jetzt überzeugend gewesen wäre, Bernie. Also Florida ist halt auch, ja. Also ich hätte Bernie auch lieber gesehen, gar keine Frage, aber mein Gott, so ist es dann am Ende halt, ja, dann ist er halt nicht Kandidat geworden. Das Narrativ ist ja auch der Bernie-Leute, Hillary ist ja total unpopulär, auch das stimmt das gar nicht. Also Hillary hat so ein bisschen mehr, ähnlich viele Stimmen wie Barack Obama 2012. Ja. Dass keiner an 2008 rankommt, ist mal jetzt, ich glaube, es ist eine Ausnahme, war ein Ausreißer. Trump hat halt die wichtigen. Trump hat vor allem einfach hier so den weißen Dude, der nie zur Wahl gegangen ist, reaktiviert. Das ist dasselbe Problem wie hier in Deutschland. Genau. Wo wir uns beim der ersten Wahl, erhöhte Wahlbeteiligung. Ups, sie haben die Nazis gewählt. Ja, genau. So, das ist halt. Ja, und ich glaube, da hätte auch Bernie ein bisschen mitfischen können, weil er sozusagen auch eine emotionalere Ansprache gefunden hat, als das so die Kandidaten der letzten Jahre das getan haben. Und da gibt's dann ja auch wieder komischerweise so, da denke ich mir, da muss ich, weiß ich, da habe ich dann, möchte ich auch mal so ein bisschen in die Tischkante beißen. Und sagen, ja, Bernie, den können wir gar nicht wählen können, weil es ist ja, das war ja der Kandidat der weißen Mittelschicht. Dann denke ich mir, also ja, gut, der hätte wahrscheinlich aus dem Lager Stimmen bekommen, aber nun wollen wir auch die Kirche mal und der hat wahrscheinlich auch die sozusagen nicht die, seine Betonung war nicht so sehr auf war nicht so sehr wie die von Hillary Clinton auf Diversity. Erst am Ende. Hillary hat sich ja auch erstmal. Ja, ich sag das mal, weil die Betonung war sicherlich nicht so stark auf Diversity wie bei Hillary Clinton. Aber jetzt wollen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das war ganz gesellschaftspolitisch betrachtet halt schon eine ganze Ecke progressiver. Ja. Und da dann zu sagen, ja, den hätte man gar nicht, der wäre unwählbar, weil der repräsentiert ja einfach nur die alte weiße Mittelschicht. Ich kann so ein bisschen, den Ärger kann ich durchaus nachvollziehen, aber dann zu sagen, das ist irgendwie, den kommt man gar nicht wählen, man musste für Hillary sein, das ist halt irgendwie auch obskur, albern. Also ich finde jetzt auch irgendwie, das ist ein bescheuertes Rumgehate und das ist irgendwie, man zerkleinert und zerfasert sich da wieder und spielt sich irgendwie gegenseitig aus und am Ende wird man halt hier von dem Toupet-Träger da aufgefressen, ja, so. Schön fände ich höre immer, können wir mal langsam überleiten. Aber eine Sache noch, also ja. Die Demokraten müssen jetzt nicht immer in den Hut nehmen, weil das Problem ist, das sie jetzt haben, ist, stehen 2018, sind dann wieder Senatswahlen, oder sind wir die nächsten paar Sitze zur Wahl, die nächsten, der nächste Drittel zur Wahl freigegeben und ein paar Sitze im Haus. Da gehen ein paar demokratische Staaten, die vorher, also die geswitcht waren von republikanisch auf demokratisch, stehen wieder zur Wahl. Das heißt, da könnte sich die Republikaner wieder nochmal etwas zurückholen. Sich eine Mehrheit, also auch eine Filibuster-breakende Mehrheit holen. Und das andere Problem ist, dass es eine viel schockierender Zahl ist, den Republikanern fehlt noch ein Staat und dann haben sie auch die Mehrheit der Staaten für Verfassungszusätze. Ah ja. So, das heißt, die haben nicht nur Haus, also sie haben nicht nur Kongressmehrheit, Supreme Court Mehrheit, weil da gehen jetzt auch ein paar, also Ex. Also ich weiß nicht, außer wir finden noch in den nächsten Monaten. Es gibt ja derzeit einen unbesetzten Platz. Ja. Und wir haben aktuell 4-4. Vier konservativ, vier liberale und einer ist frei. Einer ist frei und normalerweise ist es so, dass der Präsident ein Vorschlagsrecht hat und dann nickt der Kongress im Wesentlichen auch nur ab. Du bist ein republikanischer Kongress, dann verzögerst du es ein Jahr. Genau, aber die sagen, nee, wieso denn? Das ist doch jetzt, der hat doch gar keine Mehrheit, der Präsident hier, das ist doch Quatsch. Und außerdem, es wird doch bald ein neuer gewählt, dann soll der das doch machen. Also sowas gab's auch noch nie. Es wurde vor allem geframed als Abstimmung des Volkes über den Supreme Court. Ja. So nach dem Motto. Ja, also es ist wirklich völlig, völlig bizarr. Einmal Checks and Balance aus dem Ruder genommen. Ja, es ist halt wirklich völlig, völlig obskur, wie da Politik betrieben wird. Und da eventuell hat man ein bisschen, also es ist ja, da muss man jetzt zu weit ausholen, ich bin leider ein bisschen interessiert und deshalb auch sehr resigniert in dem Thema. Ich höre immer es gibt so eine Talkshow, Late Night Talkshow Real Time mit Bill Maher, das ist so ein Comedian, der hat auch früher auf CBS, glaube ich, oder sowas, eine Polit-Talk-Sendung gemacht, Politically Incorrect hieß die, genau, wurde dann irgendwie rausgeekelt, hat dann bei HBO einfach weitergemacht. Ist ganz schön, man wird irgendwie so ein bisschen lustig, am Anfang gibt es so einen kleinen Stand-up und dann gibt es halt so ein Panel und die diskutieren dann. Das ist schon, die sind schon alle, die da hinkommen, sind sehr professionell und auch sehr professionell vorbereitet. Also da hat man nicht so einen großen Erkenntnisgewinn, was so eine gewisse Faktenbasis angeht. Außer du bist Sprecherin der Trump-Kampagne. Dieses Interview war's. Aber man kann auf jeden Fall sich da gut in die politische Kultur einfühlen. Das funktioniert ganz schön. Das gibt's von HBO als Podcast für Umme. Schmeißen die es ins Netz und kommt dann, freitags ist die Sendung immer und der Podcast ist meistens samstags oder sonntags online, also kann man auch, und das ist auch, es gibt dann ein paar Gags, die kann man dann nicht sehen, weil ab und zu mal so Bildwitze gemacht werden, aber das ist verschmerzbar, das ist eigentlich immer sehr schön anzuhören, das macht Spaß, kann ich sehr empfehlen, deshalb, ja, das regt mich alles zu sehr auf, als ich noch weiter drüber sprechen möchte, ehrlich gesagt, deshalb lass uns mal diesen Ausweg finden über die Podcasts. Würde ich mal meinen. Ja, erzähl mal. Ich höre nicht so viele Podcasts, das ist mein Dilemma. Also wenn ich mehr Arbeitsweg hätte, dann würde ich mehr Podcasts hören. Gut, aber dann habe ich doch hier vielleicht was Schönes für dich. Die öffentlich-rechtlichen Sender fangen jetzt ja auch tatsächlich an. Überraschenderweise, wobei, Also richtig Podcasts zu produzieren, nicht nur Zweitverwertung zu betreiben. Nee, sondern fürs Web zu produzieren. Fürs Web zu produzieren, ja. Also hier, man sieht schon wieder sämtliche Content-Nazis aufschreien, oh Gott, jetzt nehmen die uns hier irgendwie, ja, es ist wie, weiß nicht welche. Das ist wie die CDU in Streglitz, die meinte so, kostenloses Mittagessen für Kinder, ja, da fehlt dann die Wertschätzung. Ja, genau, das ist doch wie ich so, aber dann fehlt doch, dann ist es kostenlos und dann isst man das ja einfach so, da fehlt doch völlig die Wertschätzung, dann muss ja auch bezahlt werden. Das ist ungefähr die gleiche Argumentationsweise, mit der Nestlé versucht, Wasser zu privatisieren, weil sie sagen, wenn Wasser nichts kostet, dann ist es, weil nichts kostet, ist auch nichts, ist nichts wert, man hat gar keine Wertschätzung, man muss ja was dafür auf den Tisch legen. Das ist alles, also, was alles kostet, aber. Ja, also wem so absurd ins Hirn geschissen wurde, ja, der kann sich, ich weiß nicht, könnte man nicht eigentlich für diese ganzen, die Leute, die könnte man nicht einfach irgendwie so ein Kapitalistoland aufbauen oder so? Wo sie für alles bezahlen? Ja, können die alle gerne hingehen, können für alles bezahlen, können alles irgendwie durchprivatisieren, sollen sie doch machen, aber mich mit ihrem Scheiß in Ruhe lassen und hier eine anständige öffentliche Daseinsvorsorge gewährleisten lassen, wo nämlich einfach 90% der Leute hier anständig mit leben können. Ein Professor von mir hat mal einen sehr schlauen Satz gesagt, Christoph Möllers heißt er, ist mittlerweile an der HU-Professor, nicht mehr in Göttingen, ein sehr sehr cooler Typ. Ich habe den immer sehr, sehr gemocht. Wurde dann irgendwann hier weggekauft aus Göttingen von der HU. Der hat mal gesagt, naja, schauen Sie sich doch mal an. Da ging es um den schlanken Staat. Ja? Und, das Idealbild aller Konservativen. Ja, ja, alle, vor allen Dingen aller Neoliberalen. Schauen Sie doch mal an, ja, wo ist denn der, wo denn der Staat sozusagen stark ist und viel Staat da ist und wo es wenig Staat gibt. Wo gibt es wenig Staat? Das kann man sehen, das ist bei den Reichen, in den reichen Ghettos, in den Gated Communities und in den Slums. Da gibt es keinen Staat. Weil die Reichen können sich's leisten, keinen Staat zu haben. Privaten Sicherheitsdienst die können bezahlen? Ja, die können alles selbst bezahlen. Ja. Na gut, und die Armen, da gibt es halt auch, gibt's auch keinen Staat. Aber alles, was wir so als gesunde Mittelschicht oder so bezeichnen würden oder auch als irgendwie lässt sich zivilisatorische Errungenschaften irgendwie empfinden, und zwar die deutliche Mehrheit, da ist überall Staat und Verwaltung vorhanden. Und natürlich nervt er, natürlich ist es manchmal lahm und langweilig und schrecklich und man muss sich manchmal an den Kopf fassen, weil irgendwie sich keiner zuständig fühlt oder sagt, naja gut, das könnte ich jetzt machen, aber eigentlich macht das mein Kollege oder was. Man kennt diesen ganzen Quatsch, ja. Aber man muss halt auch schon sagen, dass es dann im Vergleich zu dem, was man sonst hätte, nämlich einfach gar nichts und du kannst es dir leisten und hopp oder top, ist es dann doch schon irgendwie ein zivilisatorischer Fortschritt, sich so einen Staatsapparat aufzubauen. Aber gut, egal. Meinetwegen können Sie, das ist so ein Land, wäre doch mal ganz schön, dann kann da jeder hingehen, wie er will und soll da selig werden, ist mir scheißegal, aber lasst mich bitte mal hier anständig mit meinen Mitmenschen in einem einigermaßen gemäßigten Sozialstaat leben. Das ist so, mehr will ich doch gar nicht. Lass mich da einfach in Ruhe. So, öffentlich-rechtliches Podcast. Genau, ja. Öffentlich-rechtliche Podcast. Ich hoffe, du fängst jetzt nicht mit diesem Mode-Pudding an, mit dem Schauspieler. Das habe ich schon, der Setup der Story schon dachte so, Mode-Ding sie mit dem Schauspieler? Na, also der Bayerische Rundfunk, sein Jugendsender Puls, hat mit Bento, dem Jugendmagazin von Spon. Ah ja, ist auch sehr jung und sehr immer am Puls der Zeit. Ja, ich lese das. Ich lese ja Bento. Ja. Ich bin ja 40 eigentlich. Ja. Die haben jetzt einen Podcast gestartet, Podcast Only, also läuft, glaube ich, irgendwie im Radio nachts irgendwie, um es zu legitimisieren. Ja, aber Puls und Bento, das klingt schon richtig fresh, das ist was für die jungen und, Teams. Und zwar geht es darum, da begleiten sie irgendeinen Typ, ich glaube, der heißt so Presselberg Marcel oder so, ja, aus seiner Schauspielkarriere. Ja. Das ist das erste öffentlich-rechtliche Podcast, also das war so, ja, jemanden bei seiner Schauspielkarriere begleiten. Mhm. Ja, also heißt im Prinzip den ganzen Tag vorsprechen, kein Geld haben in der. Er hat Heimweh, habe ich jetzt verstanden, in der ersten. Heimweh Folge. Von den Eltern durchgefüttert werden, und. Hauptsache Atmung. Vielleicht ein bisschen Kellnern gehen, schwarz, versteht sich. Und ansonsten, ja, und am Wochenende halt Ketaminpartys. Das ist wahrscheinlich so, stelle ich es mir vor. Oh, gerade. Ich habe einen neuen, darf ich eingleichen? Ich hab einen neuen YouTube-Lieblings-Channel. Ja. Und zwar auch öffentlich-rechtlicher, niederländischer öffentlich-rechtlicher Jugendsender. Hat Drugslab. Das ist eine Sendung, wo es die drei Moderatoren abwechselnd als Paar, also wir sind zu zweit, die pfeifen sich jeden Freitag eine Droge rein. Einer und der andere beobachtet das und sind so 15 Minuten auf YouTube-Video. Das ist ja drogenverherrlichend. Und dann wird etwas erklärt, dann nehmen sie dann, und dann wird etwas erklärt, die Frau. Das ist doch, aber denkt denn keiner an unsere Kinder? So. Gibt's doch gar nicht. Rechtlich, öffentlicher, Drogenkonsum. Das ist die, Staatsfernsehen. Ja. Linksgrün versiffte Staatsfernsehen, die wollen unsere Kinder alle drogenabhängig und schwul machen, bin ich mir sicher. Bin ich völlig dagegen. Aber kenne ich überhaupt kein Mitleid. Alle gehören alle an die Wand. Sendung? Können direkt mit in den Sack und Knüppel drauf. Die Sendung ist in Niederländisch, aber mit englischen Untertiteln, was ja total lustig ist, weil Niederländisch, vor allem auf Niederländisch, auf Drogen, ist nochmal noch eine Etage lustiger. Ja, nee, kann ich überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht lustig. Und ich möchte noch einmal die Frage stellen, denkt denn da keiner unserer Kinder? Gibt's doch gar nicht, dass sie das einfach ins Internet stellen können. Ich finde ehrlich, da sollte jetzt die Webseite direkt gesperrt werden. Ich finde, das sollte nicht existieren. Jeden Freitag gibt's eine neue Drogen Folge. Sind verboten, nicht ohne Grund. Wenn was verboten ist, dann hat das meistens schon seine Gründe. Ist so, ist einfach so. Warum sind Nazis nicht verboten? Na, was ist denn das? Nee, wo ist denn das Argument? Sag mal, nimm mal nur ein Argument, warum das nicht so, warum sollte man es denn sonst verbieten? Ist doch so. Nimmt sich gar nicht ein. So. NDR Info. Ja, der talentierte Mr. Vossen. Davon habe ich gehört. Erzähl mal bitte. Wird von, ich habe den Namen des Menschen vergessen, der das da vorliest und diesen Podcast gemacht hat, Christoph Heinzle heißt er, offensichtlich Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks, der einer Geschichte, einem Kriminalfall hinterher gereist ist, ein bisschen hinterher recherchiert hat und ein paar so die Geschichte erzählt. Es geht um Herrn Vossen, der da mit Vornamen Felix hieß. Felix Vossen, Sohn einer Handtuchdynastie, könnte man sagen. Großvater haben irgendwo in Nordrhein-Westfalen gab es die Firma Vossen, die haben so Frottierhandtücher hergestellt und auch Bademäntel. Heißt es nicht Frotti? Ich weiß, es ist mir scheißegal. Und wie jeder weiß, was gemeint ist, dieses fisselige Zeug, Bademäntel von Udo Jürgens haben sie lange Zeit hergestellt. Bademäntel produziert aus Udo Jürgens. Produziert in Deutschland. So, der Großvater hat das ganze Unternehmen da hochgezogen und irgendwie mit Herzblut dran gearbeitet. Dann haben die Eltern das übernommen und so ein bisschen so halbherzig, also Eltern von dem Felix Vossen, halbherzig weitergemacht und dann so schön auf die Neureichentour gemacht, den Sohn ins Internat gesteckt. Und dann irgendwie leider konnte man das Unternehmen nicht mehr weiterführen, war zu teuer. Tut mir so leid, ist so schade, so schade. Das ist auch noch mit der Auffanggesellschaft verkackt und es war ja alles ganz, ganz fürchterlich, tragische unternehmerische Geschichte. Die Eltern haben auch sehr viel, die haben eigentlich gar kein Geld verloren bei der Nummer und sind sehr reich da rausgegangen, müssen jetzt halt gar nicht mehr arbeiten. Und Felix zog dann irgendwann nach England, begann irgendwie so Daytrading zu machen und hat bei seinen Kumpels Geld eingesammelt, ein bisschen Daytrading gemacht. Lass mich raten, er ist auf die Fresse geflogen. Ja, so genau weiß man das halt nicht. Ne? Es fehlen halt irgendwie mehrere 10 Millionen Euro. Die sind futsch und hat auch sehr viele Drogenpartys gefeiert, wie man später herausgefunden hat. So richtig wusste das aber keiner, weil alle zwar einen Felix Vossen kannten, der auch sehr, sozusagen sehr nett war und sehr freundlich, sehr herzlich und den alle wie ich sehr gemocht haben, aber irgendwie hat er das Geld da verzockt. Ob das nur verzockt war oder ob alle beschissen hat am Ende, das weiß keiner so genau. Und weil er sagt auch nichts, er sitzt mittlerweile in Spanien in Haft und wartet irgendwie auf seine Auslieferung. Dann die ganzen Geschäftsleute, die mit ihm zusammengearbeitet haben und seine ganzen, das Dickicht an Firmenkonstrukten, das er aufgebaut hat, sagen natürlich nichts. Und ein bisschen unbefriedigend geht diese Serie zu Ende, weil man halt am Ende nicht weiß, was passiert ist und auch keiner der Familie möchte was sagen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es ganz interessant, das mal mitzuerleben, wie das so war und mal ein bisschen versuchen einzutauchen. Wird auch viel mit Leuten gesprochen, die da übers Ohr gehauen wurden, ein bisschen sozusagen mitzufühlen und dann nimmt dann auch mit auf die Reise, reist dann sozusagen an verschiedene Orte, an denen Felix Vossen sich aufgehalten hat und spricht mit Leuten, versucht einen Einblick zu geben in das Leben, das dieser Mann auch geführt hat und wie er aufgewachsen ist. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, leider nur ein unbefriedigendes Ende, wie ich finde, auch ein bisschen kurz mit nur, ich glaube, 7 Folgen waren es genau, 7 Folgen, die da gemacht wurden, aber kann man sich trotzdem sehr schön anhören, hat mich sehr, sehr gut unterhalten, informiert, fand ich schön. Der talentierte Mr. Vossen in der Info hat das produziert, Christoph Heinzle ist der, der es verbrochen hat. Ganz schicke Nummer, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und der ist auch kurz. Also das ist eine Folge immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten gut lang. Ach, ernsthaft? Okay. Ja. Spaziergang zur Arbeit von hier aus, würde ich sagen. Locker, naja, genau. Und das kann man sich wirklich gut anhören. Schön auch, oder was halt so besonders bizarr ist, er hat ein sehr, sehr so gehobene Lebensstil auch gepflegt, hat aber nicht nur so reiche Freunde, die halt so sozusagen schon Millionen geerbt haben und dann da irgendwie ein bisschen investiert haben, es kommen da auch Leute zu Wort, die dann auch sagen, ja gut, ich meine, ich habe da jetzt zwar irgendwie 200.000 Pfund verloren, ja, aber das ist viel Geld und das tut natürlich auch weh, aber ich muss halt nicht hungern, weil ich habe immer noch ein paar Immobilien und keine Ahnung was und ich bin eh wohlhabend genug, aber es gibt da Leute, die haben da 80.000 Pfund reingesteckt, was so im Prinzip deren ganzes Erspartes war und die haben halt gar nichts mehr. Also hat das schon sehr, auch sozusagen nicht nur bei Leuten Schaden angerichtet, wo man sagt, na gut, ärgerlich, sondern halt auch Leute richtig damit in die Scheiße geritten. Also schon eine üblere Nummer. Ja, fand ich wie ich sehr, sehr schön erzählt. Dann höre ich jetzt gerne auf Empfehlung von Kada. Die hat mich mehrfach ermahnt, doch da nicht mal reinzuhören. Eigentlich eine Radiosendung auf Radio 1 und zwar Radio 2 mit Thomas Wosch und Martin Gottschild, genannt Gotti, unter dem jeden Freitag haben die zwei Stunden Sendung und es unter dem Motto Wosch denkt, Gotti lenkt. Romantic Comedy, erzählen diese beide ganz, ganz lustig. Der Martin Gottschild ist so ein im weitesten Sinne Kleinkünstler, hat ja nicht so einen guten Ruf, aber sowas in der Art ist er wohl. Hat Berlinert sehr schön stark, ist aber auch irgendwie halb Sachse. Oh. Und Thomas Wosch, naja gut, bekannt aus Film und Fernsehen, die da sehr launig zusammen immer durch zwei Stunden moderieren und auch Interviews führen und sich auch dabei nicht so an Radiokonventionen halten, was mir sehr gut, also es ist wirklich sehr witzig, also wir schreien komische Sachen und es wird auch immer viel, viel hin und her verarscht und auch Leute, die anrufen, aus der Leitung geschmissen und weiß der Geier was, aber es gibt auch zum Beispiel, ab und zu ist auch mal ein Interview da einfach 20 Minuten lang, ein Telefoninterview, ja, also das wird dann einfach so durchgezogen, weil man sich denkt, naja, das Interview, da gab es jetzt noch was zu holen, also musste das so lang sein, das ist eine sehr, sehr schöne Radiosendung, freue mich jeden Freitag drauf, wenn ihr kommt. Ja, das war es auch schon, das fällt mir gerade so auf. Ja. Das will ich jetzt immer. Aber hör da auf jeden Fall mal rein. Mach ich. Hervorragend. Es ist wirklich super lustig. Hast du mal hier bei Serdar Somuncu reingehört, die Blaue Stunde, sonntags? Nö. Ja. Ich mag ich den. Schon. Ja, ich mag den eigentlich schon so ein bisschen, aber moderiert das leider alleine und ja, schwierig. Also ihm fehlt jetzt irgendwie das Kontra. Ja. Ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht schlecht irgendwie, vielleicht gefällt, also das ist nicht auch an dem Format einfach, das sagt mir nicht so zu und du kannst natürlich nicht jede Woche so, was ist das, netto 70 Minuten Monolog halten, der immer irgendwie pointiert und super ist und ohne faserig zu werden und das ist dann alleine manchmal schon ein bisschen schwierig. Naja gut, keine Ahnung. Letztens eine Folge, eine Sendung hat mir sehr gut gefallen, da war Oliver Polak zu Gast. Auch Komiker bekannt, vielleicht hat es auf Pro7 so eine Late-Night-Talkshow bekommen, der, weiß nicht, rote Knopf, heiße Stuhl, irgendwie sowas, wo er gar nicht vorher informiert ist, wer jetzt zu Gast kommt und wer jetzt als Gast kommt und wen er da interviewen kann auf der Bühne und er kann einfach dann auf den Knopf hauen und sagen, du bist mir zu langweilig, verpiss dich und das kann man auch nicht nur. Das macht er auch tatsächlich. Also Oliver Pocher wurde irgendwie nach einer Minute weggeschoben oder so. Aber es kommen halt nicht nur Prominente, sondern werden halt von der Redaktion allerlei Leute eingeladen, die halt irgendeine Geschichte zu erzählen haben. Ja, das muss jetzt nicht prominenter sein. Habe ich noch nicht gesehen, hat er aber in der Radiosendung von erzählt. Und das war eine sehr ernste Folge der Blauen Stunde. Ich weiß gar nicht mehr, von wann die war. Aber irgendwann im Oktober wird es gewesen sein. Google wird da sicherlich helfen. Die sehr, sehr ernst war, wo die sehr, sehr viel über Depressionen geredet und vom 9. Oktober sehe ich gerade, ist die Folge. Auch über die Depression, durch die Oliver Polak gegangen ist und ein bisschen seine Lebensgeschichte. Und dann auch über Kollegen gesprochen, die darunter zu leiden haben und wie dieses ganze Business, auch gerade dieses Comedy, RTL-Comedy-Business ein bisschen aufgebaut ist und reden auch ein bisschen über den Quatsch-Comedy-Club. Das fand ich sehr erhellend. Das war wirklich schön. Ansonsten bin ich leider ein bisschen underwhelmed. Aber gut, mag am Format liegen. Ich höre keine Podcasts. Deswegen kann ich auch jetzt irgendwie schlecht was empfehlen. Ja, ist auch egal. Hast du irgendwie eine Fernsehserie gesehen oder so? Na, ich habe mich irgendwie durch die ersten Folgen, vier Folgen von Westworld gekämpft. Aber irgendwie scheitert gerade ein bisschen bei mir mal Disziplin an Serien. Ja. Westworld hört sich wahrscheinlich, ist total super. Also die ersten vier Folgen waren schon klasse. Mhm. Twitter ist irgendwie am Durchdrehen, weil wir mittlerweile bei Folge 8 sind oder so, keine Ahnung. Ich fand ganz nett von der Machart, habe ich jetzt auch angefangen, tatsächlich, wie heißt es denn? Der, ich weiß nicht. Der hier, wenn die katholische Kirche bei Leuten Geister austreibt. Exorzist. Genau, der Exorzist wurde jetzt als Serie aufgelegt. Nochmal. Ah ja. Gut, warum das alte Material nicht einfach nochmal verwenden? Das liegt ja nur rum. Nö, das basiert nicht auf dem Film, sondern auf dem Buch und hat nochmal einen anderen Spin bekommen. Ja. Es ist natürlich das große Retro-Welle, das ist ja schlimm. Memberberries, es ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob du South Park, die 20. Staffel gerade guckst. Nee, ich South Park ist... Also ich mag das sehr gerne, aber es ist einfach, ich weiß nicht, irgendwie hat sich das einfach in meinem Leben nicht ergeben, dass ich da fleißig mitgucke. Es tut mir ein bisschen leid. Ja, South Park hat ja in die Staffel 19, haben die ja, sind sie ausgebrochen aus dem, naja, jede Folge ist geschlossen für sich. Ja. Staffel 19 war halt eine Geschichte erzählt über die ganze Staffel. Staffel 20 setzt da fort. Und es ist halt wie South Park halt ist sehr nah an der Aktualität. Ja. Und das Film in der 20. Staffel ist halt so nach dem Motto, naja, da gibt es auch so einen President Trump, aber Gary Johnson tritt als Präsidentschaft an und sagt, yeah, we're gonna fuck them all, yeah. Death, yeah. Wird eine Mauer bauen, dummerweise hat Kanada vorher eine Mauer gebaut. Und da gibt's dieses Ding sie von diesen Member Berries, so Remember, also so. Und alle, es ist halt so Retro-Welle. Ja, alle stehen auf Retro, früher war alles besser, als diese American, oh Gott, ich meine, was mal, in Amerika gerade passiert. Sagt dem Motto, naja, make America great again. Ich frag mich, wann hat Amerika aufgehört, großartig zu sein? Aber wann? Ja, aber diese ganze Filmscheiße, wenn ich diese ganze Comic-Verfilmung sehe, das, also ich weiß nicht. Du meinst jetzt hier so Marvel, die ja, genau. Ja, ja. Eventuell war auch nicht gut. Alles schön. Ja, wurde mir auch erzählt von, sag mal, Familienangehörigen im weitesten Sinne, ja. dass er nicht so gut war. Ich weiß nicht, wie viele Spider-Man-Verfilmungen in den letzten 20 Jahren gab's? Wir haben das Franchise, glaube ich, dreimal oder viermal gerebootet. So. Ja, also. Ja. Es ist halt die Leute Nostalgie. Das ist ganz, also schlimm. ich kenne halt noch so aus dem. Es ist so ein konservativer Backslash. Ich kenne halt so die. Ich weiß halt noch, ich habe als Kind auf Sat.1 Spider-Man-Verfilmung irgendwie aus den 70er Jahren gesehen oder so. Das waren die Spider-Man-Filme, die ich kannte. Ansonsten halt die Comic-Zeichentrickserien im Morgenprogramm auf RTL. Damals wurden dann noch Comics, also so Zeichentrickserien gezeigt und nicht irgendwie hier. Mitten im Leben. Mit dem Polizeieinsatz, ja. Ja, mitten im Leben. Menschen an der Grenze zur Debilität werden irgendwie vor Kameras ausgelacht vom deutschen Fernsehen, vom deutschen Volk. Und das waren so die Spider-Man-Filme. Und dann gab es halt immer diese erste Mal so ein Reboot mit Tobey Maguire. Das haben, glaube ich, auch jeder gesehen, oder? Ja, aber ProSieben ja irgendwie alle drei Wochen wiederholt. Ja gut, nee, aber ich meine jetzt auch im Kino. Ich habe die alle im Kino gesehen. Nee, ich habe die nicht im Kino gesehen, ich habe die im Fernsehen gesehen. Ich habe die tatsächlich alle im Kino gesehen. Und, fand die auch ganz gelungen. Und dann war der dritte Film, war wie viele Jahre abgedreht, da gab es den nächsten. Und dann war ich da schon arg verwundert. Und dann ging die Scheiße nochmal los. Ja, genau, dann haben sie neuen Schauspieler, ja. Und dem neuen Spin gegeben. Ja. Irgendwie neuer Fokus, bisschen düsterer, weil bla. So bei, ich weiß nicht, bei Batman konnte ich es noch halb verstehen, ja, weil die Herangehensweise ja völlig, völlig anders war. Die Burton-Filme ich finde das halt großartig, weil ich habe die nicht gesehen, leider. Weil ich Tim Burton halt super finde. Und der macht halt der hat den Batman auch so gemacht. Und, aber ich kann es mir vorstellen. Genau, und das ist aber einfach, weil es eine ganz andere Herangehensweise ist und es ist viel, viel comichafter und viel überzeichneter und überdrehter, wird die Geschichte ganz anders erzählt. Aber ich habe den Eindruck, dass diese ganze Superhelden-Scheiße ist quasi immer der gleiche Film, der mir wieder vorgesetzt wird. Das ist derselbe Plot immer. Ja. Das ist immer derselbe und Plot. Und ich kann die Scheiße einfach nicht mehr ertragen. Meine Fresse. Und ich weiß auch, ja, jetzt kommt wieder irgendjemand und sagt dann, ja, aber das liegt daran, dass irgendwie Marvel oder DC oder weiß ich, eins von diesen Läden waren irgendwie kurz vor der Pleite und haben ihre Rechte irgendwie billig verkauft und dann müssen die alle paar Jahre neu gedreht werden, damit das nicht verfällt oder so ein Quatsch, weil der Deal so gut war. Ja, mag alles sein. Es ist halt aber trotzdem Dreck, ja. Ich kann's, ich möchte mit diesem Scheiß nicht behelligt werden. Das sind so wie diese Filmvorsetzungen. So, das ist hier irgendwie Teil 2 oder Teil 3, die nicht mehr im Kino erscheinen, sondern direct to DVD oder ja. So sind. Das ist so der ja, so, nein, ja. Das, genau, früher war das Gott. Noch, früher, das muss man wirklich sagen, vor 10 Jahren, da hatte man dann irgendwie noch Anstand und sagt, ja gut, wir haben die Rechte so rumliegen, können die umsonst nutzen, lass mal einfach billig einen Film produzieren, dann bringen wir es auf DVD raus und dann ist fertig. Und bei Netflix oder Amazon Prime oder weiß der Geil, wie der Scheiß, das kann man jetzt auch gut machen, aber nee, kommt halt alles ins Kino. Ich kann das, ich ertrag das auch nicht mehr und man merkt das ja auch sehr, sehr stark. Das ist ja so ähnlich eigentlich, das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch immer gleich im Kapitalismus. Beim Bier war es so, bei den Filmen ist es so, am Ende gibt es dann halt immer irgendwie wieder einen Trend dazu zu sagen, so pass mal auf, wir gehen jetzt irgendwo, wir nehmen uns jetzt ein Produkt, das absichtlich ein kleineres Publikum ansprechen soll und suchen uns da unsere Nische, ja. Und deshalb gibt es ja auch irgendwie so hier gerade die York-Kinos und sowas, die du ja auch regelmäßig hier frequentierst, die ja doch einen sehr, sehr starken Zuspruch genießen. Ja, ganz, ganz schrecklich. Filme, ich weiß nicht, was war ich letzte Film, den ich im Kino gesehen habe? Star Trek. Das war im Juli. Stimmt, da waren wir gemeinsam. Ja. War das im Juli? War wirklich im Juli, ne? Ja, ich meine, das war im Juli. Ja, muss ja. Ja, nee, oder im Juni. Nee, Juni, nee, Juli. Muss Juli gewesen sein. Ja? Ja, ja. Es war zu seinem Geburtstag. Das war nicht einmal im Geburtstag, ne? Nee, aber eine Woche später oder so, zwei. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, und ansonsten seitdem nicht mehr. Und ab und zu, weil ich mag Kino eigentlich ganz gerne, ab und zu schaue ich mal, was gibt's denn? Ich habe ja ein Kino-Abo und ich gehe ja mit dem, Herr Kaiko Buster, ein Name wie ein Zauberspruch. Ja. Dr. Kaiko Buster. Dr. Kaiko Buster. Das wissen viele nicht. Gehe ich ja auch regelmäßig, weil ich so ein Kino-Abo habe, ins Kino. Ja. Und da, also man, da gibt schon genug interessante Filme, aber Dr. Strange war halt, also erstens ertrage ich Benedict Cumberbatch nicht mehr, also ist halt einfach überall. Und er spielt überall, Ja. Und natürlich wurde im Abspann von Dr. Strange direkt der zweite Teil angekündigt. Scheiße, ja. Egal was passiert, ob die Leute die Story annehmen, es wird einen zweiten Teil geben. Punkt. Ja, grauenhaft. Und Serien, ansonsten, ich komme auch irgendwie nicht dazu, leider. Ja, das ist ein bisschen problematisch. So. Stranger Things würde ich gerne sehen. Bin ich nicht der Einzige, der darüber entscheidet und das ist im Moment, irgendwie fällt das alles ein bisschen drüber. Dann, ja, ich warte eigentlich auf die neue Star Trek-Serie. Die sich aber verschoben hat, wie ich es richtig verstanden habe. Genau, sollte im Januar starten, ja. Und startet jetzt wohl im Mai. Ah. Lustigerweise im neuen Design, also designt wie die neuen Filme, aber spielt in der alten Zeitlinie. Design im Sinne von, also quasi Marketing oder? Nee, die Schiffe sind so designt wie in den neuen Filmen, die Schiffe auch designt sind. Das ist alles ein bisschen, ja, das 3D-Modell einfach übernommen. Ja, und nee, ja, das wahrscheinlich auch, natürlich, um es einfacher zu machen, aber auch so Kleinigkeiten wie das der Maschinenraum, der früher sehr technisch war, wird ja in den neuen Star Trek-Filmen von Abrams wirklich sehr maschinlich noch dargestellt. Ja, da verlaufen Rohre und da irgendwie heißer Dampf und keine Ahnung was. Sieht aus wie auf der Titanic, ehrlich gesagt. Ja, genau, so das sollte aber auch absichtlich so sein. Und es ist vielmehr so metallene Treppen, die irgendwo runterführen und alles. Naja, so. Du hast ja im J.J. Abrams Film hast du ja auch die erste Szene im ersten Film war ja auch dieses riesige, eine Werft. Genau. Wo halt das Schiff gebaut wird. Genau. Und so wird es dann ähnlich aussehen. Aber spielt halt in der alten Zeitlinie, was ich ganz, ganz interessant filme, was finde. Also eine interessante, sozusagen eine kreative Entscheidung von Paramount, da die alte Zeitlinie zu benutzen. Weil das heißt offensichtlich ja schon, dass die Filme, die neuen, dann ja irgendwie so doch so eine, ja, für sich eingekapselte eigene Sache sein sollen. Naja, schauen wir mal. Ja. Inhalt ist nicht viel bekannt. Es wird um. War das Jahr jetzt bekannt, wann das spielt? Ja, ich glaube ja. Das müsste ich aber jetzt so am Schirm nicht, habe ich nicht vorbereitet. Was soll ich vorbereiten? Aber Schauspieler-Cast ist bekannt? Es wird wohl einen staffelübergreifenden Plot geben. Ich glaube, die erste Staffel wird 13 Folgen haben. Kommt dann direkt in Deutschland auf Netflix zu sehen, in den USA auf diesem komischen. CBS Black Access, All Access, Black Now. Ja. Irgendwas. Aber im Rest der Welt bei Netflix. Netflix hat ja alle Rechte von Star Trek geklickt. Genau. Und haben sich jetzt zumindest nach und nach werden auch die alten Serien, also in USA hatten sie die schon immer da. Zumindest TNG und Deep Space Nine und Voyager. Und jetzt gibt es sie auch hier alle. Nach und nach werden die online gestellt und kann man sich anschauen. Und dann auch die neue Serie. Also es wird einen staffelübergreifenden Plot geben. Es soll wieder mehr in die Richtung, wir entdecken das Universum und stellen Erstkontakt her und gucken mal, was es so gibt und forschen gehen. Und es soll absichtlich auch ein sehr diverses Crewbild geschaffen werden. Also da versucht man, wie man es eigentlich schon immer bei Star Trek gemacht hat, ein bisschen vorauszuschauen, ein bisschen progressiver zu sein als die Gesellschaft und kommunistische Propaganda zu betreiben. Ja, genau. Schlimme kommunistische Propaganda zu betreiben. Fällt mir gerade was ein. Ich hatte hier ein Foto auf dem Telefon, das werde ich jetzt mal raussuchen. Ich habe extrem viele Film-Screenshots auf dem Handy, weil wir so ein lustiges wir haben so ein WhatsApp-Gruppenspiel. Oh. Also mehrere Spiele mittlerweile. Unter anderem, indem man Film-Screenshots postet und dann muss erraten werden, sozusagen, welcher Film das ist. Und wenn man dann das gewonnen hat, dann ist man wieder dran und darf den nächsten. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Eigentlich auch relativ einfach, oder? Relativ einfach, genau. Man muss immer nur ab und zu mal draufschauen. Ja. Und deshalb habe ich so viele Screenshots und finde wahrscheinlich dieses eine Bild, das ist vermüllt natürlich jetzt alles. Finde ich das Bild jetzt irgendwie nicht mehr richtig. Warte mal. Wo ist es denn? Und zwar ging es darum, wie die Gott, oh Gott, was für Filme. Daniel der Zauberer hatten wir hier. Oh, Daniel Klassiker. Kübelböck. Hervorragend. Ach, da ist es. Guck mal hier an. So, und zwar Wir nennen das gar nicht. Wir. Zeigst du es mir nur was? Ja. Ich darf es nicht sagen. Genau. Ich erkenne es vermutlich nicht. Also. Das ist. Okay, warte. Den ersten Film? Okay. Edio Cassidy, oder? Ja. Ja, okay. Aber das ist ein nettes Meme. Ja. Ja, das ganz wobei ich schön genannt habe, das ist kein Meme, das ist ein Image-Makro. Ah, ein Image-Makro, ja, ach. Ja, das stimmt. Hast du wieder hier mit BuzzFeed-Leuten ja gesprochen, ja? Die wissen sowas ja immer. Gut. Weiß nicht, tja, noch was zu erzählen? Nee, ich weiß nicht. Also ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, noch über die SPD zu reden? Nee, was haben wir hier denn noch so? Ich gucke gerade mal, was ich interessante Fotos auf dem Telefon habe, über die ich was erzählen kann. Weiß nicht, ich kann mal gucken. Ich glaube, ich habe was Interessantes. Ja, ist wieder ein Fall von Läusen in der Kita aufgetreten. Die Frage, also habt ihr auch so ein, habt ihr so, gibt es so ein Schild, wie so ja, hier, verbieten? Da ist es. Liebe Eltern. Nee, im Sinne von so, ja, wir sind seit x Tagen unfallfrei, so in der Kita, wir sind seit 13 Tagen läusefrei. Nee, aber es hängen immer Zetteln. Wenn halt irgendwelche Kranke, so meldepflichtige Krankheiten aufgetreten sind, dann hängt das da immer so, dann steht immer dabei, wie lang die Inkubationszeit ist. Ja. Das steht da immer. So, aufgetreten am, ja, Inkubationszeit, so und so viele Tage, bitte seien Sie vorsichtig. Letztes Jahr hatten wir Krätze. Ernst? Ja, Krätze-Milben. Da gab's richtig, wurde eine richtig schöne Quarantäne gemacht. Alle Kinder, die mit dem Krätze-Kind in Kontakt waren, mussten dann mit dem in eine Gruppe, also mussten in eine Gruppe gehen, dann musste abgewartet werden, alle Sachen mussten, es durften keine Kuscheltiere durften das Gebäude nicht verlassen und keine neuen durften rein. Das war übrigens schon. Und dann vor allem das Schlimme, ich weiß nicht, vielleicht kann das nicht jeder, aber es sind so kleine Milben, ja, die wandern so in den obersten Hautschichten herum und knabbern sich da rum. Genau. Das heißt, es juckt wohl tierisch und man sieht das. Also es ist wohl ekelhaft. Und es juckt richtig unangenehm. Und dann kratzt man sich alles auf und so vermehren die dann, bringen die dann ihre Eier in die Welt, ja. Ich würde mich sofort in Bleiche setzen. Und bevor jetzt gleich wieder hier die Propaganda anfängt, wo gibt's denn solche Krankheiten? Ja, solche Krankheiten ist genauso wie Läuse, gibt's überall da, wo viele Menschen in engen Raum aufeinander hocken. So, keine Panik. Nur, und das ist auch, geht auch relativ schnell weg, man muss es mit einer Salbe dann einreiben, das ist ein bisschen ekelhaft, aber man hat halt irgendwie spätestens nach zwei Wochen hat man Ruhe und eine Geschichte zu erzählen. Letztens. Ja, das war fies. Ja, hatte ich auch schon mal, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt. Das war, ist richtig gemein. Echt? Nervenentzündung, ist nicht lustig. Und aber das Krasse, Krätze, irgendwie Inkubationszeit bis zu 4 Wochen. Ja, genau. Oh Gott. Das juckt auch noch einen Monat warum später. Warum hat man Kinder? Das ist ein einziges Virenschleuder. Ja, Virenschleuder. Mit einem Bild kann ich dir das zeigen. Jetzt zeigst du mir ein süßes Bild. Oh. Ja, genau. Auf Kommando schielen. Hallo. Auch schöner Film, The Dentist, kennst du den? Nee, sagt mir nichts. Ah ja, hier. Ein Film über einen Zahn, dass er durchtritt und seine Patienten auf dem Stuhl grausamst misshandelt. Um Gottes Willen. Ja. Splatter. Ja. Splatter-Movie. Nee, ich hab letztens Hagelslag auf Met gegessen, aber sonst. Okay, ich zeig dir jetzt ein Bild. Ja? Das hast du gesehen, oder? Was denn? Hagelslag auf Met? Ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil süß und ja, geht immer gut. Alle sind durchgedreht. Ach, Quatsch. Gibt ja auch hier Nutella auf Käse. Ja. Geht auch super. Er trägt, ja. So. Und jetzt zeige ich dir noch ein Foto und du sagst mir, welcher Film. Und das ist jetzt super zum Zuhören, aber wir machen das, weil wir sind auch, wir müssen ein bisschen mehr sein wie HBO, deshalb machen wir jetzt auch hier so Bilder-Gags und lachen dann hier für uns und das muss man sich dann denken, dafür ist der Wortanteil, ist aber auch ganz okay, dann kann man es trotzdem hören. Jetzt zeig ich jetzt ein Bild und sagst, welcher Film und Bonusfrage, wie lautet der Satz, der dann folgt? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen auf dem Foto. Jemand guckt durch so ein Kassenfenster. So diese ovalen Kassenfenster. Ja. Und jemand hat seinen Kopf da reingesteckt. Ja. Es ist Hilmi Sözer. Und gibt irgendwie so ein Bündel Geldscheine rüber durch. Genau, es ist noch D-Mark. Man kann erkennen, der Film ist schon ein bisschen älter. Der Mann sieht auf jeden Fall schmierig aus. Es ist Bang, Boom, Bang. Okay. Und der Satz lautet: Alles auf Horst. Wer ist Horst? Der Pferd heißt Horst. Ach so, das Pferd. Wie kann denn ein Pferd Horst heißen? Ist doch ein schöner Pferdename. Ja, fand ich auch gar nicht schlecht. So. Was haben wir noch? Hier, guck mal hier, ein Kollege war in Italien, hat mir Wurst mitgebracht. So. Ja. Nee, ja, wollen wir jetzt abwickeln hier? Nee, lass mich doch nochmal hier durch die Fotos gucken. Ach, ich war mit Kindern im Stadion. Stimmt, auch ein lustiges Erlebnis. Ja. Ich habe nicht viel vom Spiel mitbekommen. Ja, aber Sektor 4 kann man machen. Da ist es ganz angenehm, da rumzustehen. Ja. Guck mal, da habe ich mich rasiert und mal aus Spaß so einen kleinen Schnäuzer stehen lassen. Ne? Gottes Willen. Möchte ich, also ich, ne, so kleiner, ja, möchte man sich eigentlich selber schlagen, aber ich würde man in der U-Bahn hier wahrscheinlich gar nicht mehr mit auffallen. Auch schon schlimm genug. Das ist hier wie, naja, egal. Was haben wir hier noch so Schönes? Naja, guck mal an. Ach! Der Kürbis, der aussieht wie Donald Trump, der war auch gut. Wir gehen ja einfach mal rückwärts durch die letzten Monate. Ach, ich war auf dem Olli-Schulz-Konzert. Ja. Gehst du auf dieses Fest und Flauschig oder bist du nicht mehr da in Berlin? Doch, wohl noch da. Babysitter ist die Frage. Wir überlegen noch, wann ist der erste Advent? Erst nächste Woche, übernächste Woche oder so. Es gibt ja erst nach dem ersten Advent Tickets. Wir überlegen uns das noch, aber wir wollen eigentlich hin, ja. So, du denn auch? Nö. Okay. Warum? Warum nicht? Bist schon weg? Nö, aber ich finde jetzt nicht so lustig, dass ich mich da um Tickets prügeln muss. Ist doch für einen guten Zweck. Ist doch alles für einen guten Zweck. Ja. So. Ja, Olli Schulz-Konzert. Wir könnten da zusammenlegen mit dem Anycast-Anzug. Vier Konzerte in Berlin gespielt und hatte die Nacht nicht geschlafen, wie er erzählte, und war auch sonst sehr unvorbereitet. Auf Twitter wurde das irgendwann kommentiert. Am nächsten Tag, wie ich gesehen habe, mit zu Gast war Thies Ullmann, der den Abend noch ein bisschen gerettet hat. Es hieß dann, das war noch der Kommentar, irgendwie so die Art, Sie sehen, Olli Schulz und Thies Ullmann betrinken sich auf der Bühne mit Whisky und Olli übt Gitarre, weil er auch sehr oft einfach Texte vergessen hat und die Lieder nicht zu Ende gespielt hat und so. Das war schon ein bisschen arg. Es war auf seine eigene Art dann auch wieder ein bisschen unterhaltsam, aber die Konzerte danach sollen angeblich gut gewesen sein. Das war das erste der vier. Deshalb, naja gut, komm. Das iPad hat nicht funktioniert richtig. Also das war nicht alles draufgespielt, was er hätte zeigen wollen und so. Meine Güte, das war ganz schön. Puh. Aber hier schönes Theater war hier in der Komödie am Kurfürstendamm. Sehr schön. Oh, auch ein wunderschönes Bild. Habe ich vor Jahren mal getwittert. Habe ich dann immer wieder gefunden. Und eine gute Frage hier von Mr. Mo gerade auf Twitter gestellt, live. Darüber reden wir gleich nochmal. Aber erstmal ein Bild, das ich auch mal vor Jahren gepostet habe auf Twitter und es neulich wiedergefunden habe. Und das einfach unfassbar großartig ist. Man muss es eigentlich nur sehen, um zu. Ist schön, ne? Das ist uralt. Das ist so alt wie das Internet. Ja, oder? Aber das ist doch hervorragend. Das Wurstraum. Muss nicht sagen. Jetzt will ich es sagen. Ja. Hat mir wieder die Enterprise aus Wurst gezeigt. So. Jetzt hat er es doch verraten. Also, Frage. Ach nee, darum will ich nicht diskutieren. Doch, also. Nutella ist eklig. Ja, aber es geht nicht darum, sondern Einfach nur, es war die Frage des Internets in den letzten Tagen. Wir müssen noch ein bisschen modern sein, am Puls der Zeit. Das war die Frage des Internets der letzten Tage. Ja, es gab doch auch sogar hier, BuzzFeed hat doch auch ein Video irgendwie gezeigt, wie es richtig und wie es falsch beschäftigt. Wie es richtig und wie falsch ist. Seit einer Woche aufgelöst. So, und die Frage ist, keine Zeit für Eskatismus. Butter aufs Brot und dann Nutella oder einfach nur Nutella aufs Brot? Und ich sage Butter und dann Nutella. Und zwar schon immer. Und ich weiß, ich werde sehr stark, schon immer wurde ich dafür kritisiert, ausgelacht und man hat auf mich den Finger gezeigt, aber ich halte das nach wie vor. Es schmeckt dann nicht mehr ganz so süß, aber es schmeckt halt nach mehr, weil es einfach noch fettiger ist. Geht besser. Nee, es ist einfach, ich finde es einfach leckerer. Es ist einfach de facto richtig. Nutella ist total widerlich. Ich esse Nutella einmal im Jahr. Und zwar Hotelbuffet. Ja. Dann denke ich mir so, man könnte ja erstmal mal wieder probieren nach einem Jahr. Nee, ich nehme dann so ein weißes Brötchen. Ja. Mir tatsächlich dann auch Butter drauf. Und dann Nutella drauf. Und stelle fest, Nutella ist total eklig. Nee, ich mag's ganz, ganz gern, muss ich sagen. Dafür habe ich wieder Tageslag für mich entdeckt. Also das kann man halt auf alles draufkippen. Ich habe Streusel auf alles draufkippen. Das ist die Errungenschaft. Du weißt gar nicht, wie zivilisatorisch die Holländer uns voraus sind mit dieser Erfindung. Schokostreusel auf alles zu kippen. Doch. Das wäre so toll. Weiß ich schon. Also klar, ist alles, finde ich, aber ja. Ich habe irgendwas wollte ich noch sagen und habe schon wieder völlig vergessen. Ja, und unter den Teller gehört Butter. Genau, aber was, eine andere Frage, auch Thema Essen. Ich esse auch sehr viel, also ich esse öfter mal im Jahr Nutella, aber auch nur Hotel-Nutella, weil ich dann immer, ich nehme vom Buffet, packe es immer alles in meinen Rucksack, weil ich mir denke, bezahlt ist es ja. Ja. Und ich meine, es ist ja ein Buffet. Ja, und es steht da, sie können essen, was sie wollen, ist ein Buffet. Und ich habe auch noch nie irgendwo ein AGB gelesen, dass da drin steht, nur zum Vorortverzehr. Ja, also uns hat sich auch noch keiner beschwert. Gut, ich habe auch immer meine Spaltaxt dabei von Fiskars. Übrigens ein hervorragendes Produkt, aber naja. Was hältst du eigentlich? Wollen wir nochmal durchs Beefy-Sortiment gehen? Was ist eigentlich das Leckerste? Eklig. Das ist ganz falsch, grundfalsch. Eklig. Nee. Ich verstehe auch nicht, wie ihr ein, also, wir haben... Ja, da reden wir nicht drüber. Ich habe in der Firma einen Snackbären. Das ist eine Vielfalt, und kann sagen, da ist auch Beefy dabei, aber es hat eine Vielfalt. Wie kann man... Da wollen wir nicht näher drauf eingehen, was ich mit Beefy auf der Arbeit zu tun habe. Arbeitet bei Beefy. Das wäre schön. Macht Beefy eigentlich Endorsements, habe ich mich gefragt? Wäre ganz schön, so ein Beefy-Endorsement. Ich habe kurz überlegt, ob ich nochmal Leibniz anschreibe wegen Dungel-Podcast und einfach uns mit Keksen sponsern lasse. Ja, aber das ist ja immer, die sind doch alle so anstrengend und wollen das dann nicht so wirklich, weil die den Sinn nicht... Ach, die haben Angst, weil ihre Marke beschädigt. Ach so, weil die unsere Marke beschädigen, hätte ich auch Angst. Stimmt, die beschädigen unsere Marke, das glaube ich auch. Andersrum kann ich es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aber was wolltest du jetzt wissen zum Thema? Welche Sorte, bla. Ja, aber was hältst du denn für, was findest du, ist denn so ein angemessener Preis für eine Beefy? Ein angemessener Preis für eine Beefy? Ja. Oh, also du meinst halt dieses, halt das, die Wurst. Die ist ja so lang ungefähr? Ja, genau. So lang, habt ihr jetzt alle gesehen, ne? Naja, also, ja. So. Ja, so lang, ist so gut, finde ich richtig so. Na, halt so, weiß nicht, was, so, also länger als auf jeden Fall wie ein Snickers-Riegel. Ja, ist ja genau, aber ja. Und ich weiß nicht, so 1,20 Euro? Ah, oh, guck mal an. Da würdest du aber schon sehr viel Geld dafür ausgeben, möchte ich mal sagen. Mhm. Wobei, so. Wurst ist billig, Mehl ist billig, was ist noch dran? Silberfolie. Aus dem Meer besteht doch Beefy nicht, oder? Nee, aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass das Wurst ist. Das ist irgendein tierisches Produkt, oder? Ja, Wurst-ähnliches Produkt mit Tierbezug. Ja. Ich glaube, das steht auf der Packung. Das ist, glaube ich, das ist legal die möglichste. Bezeichnung. Ja, das ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung an der Stelle. Ja, was... Oder gibt es die deutsche Beefy-Verordnung? Nee, noch nicht, aber ich setze mich dafür ein. Ja. Ja. Reinheitsbezeichnung. Ganz vorne mit dabei. Ich habe aber dann noch, kennst du alle Beefy-Produkte? Kannst du alle Beefy-Produkte aufzählen? Ich weiß, dass es das lange Dingsi gibt. Da gibt es das Runde. Ja, das ist schon mal ganz, das ist, was ist das? Also das lange Dingsi und das Runde. Das ist, und dann das Currywurst, was ich jetzt gesehen habe in der Werbung. So, ich rufe jetzt mal, lass mal eine Minute vergehen. Und Mr. Mo kann mir mal privat schreiben, wenn er das jetzt nur leitet. Ach, krass. Mal privat schreiben, ob er denn alle Beefy-Produkte aufzählen kann. Und wenn er diese Webseite. Kleiner Respekt. Ich möchte gleich alle, wenn er es nicht kann, möchte ich sie alle aufzählen. Die Webseite lädt eh gerade nicht. Doch, gut. Jetzt hier. Doch. Ja, siehst du, haben wir, ne? Was ist? Kaum reden wir hier in unserem Lifestyle-Podcast über Beefy, schon ist die Webseite down. Was ist das für eine Webseite? Ja. Wo sind hier die Produkte? Was? Hä? Was ist das? Kann er nicht. Er schreibt gerade, kann er nicht. Naja, gut. Man kann nicht alles erwarten, aber ich kann sie alle nennen. Und zwar, es gibt Beefy, dann gibt es Beefy XX an. Darf ich jetzt? Hallo. An. Ich habe das verwechselt. Ich dachte, hallo. Beefy wäre immer schon mit dem Brot drum gewesen. Nein. Also es gibt Beefy, dann gibt es Beefy XXL, dann gibt es Beefy Geflügel, dann gibt es Beefy Hot, dann gibt es Beefy Roll Hot, dann gibt es den Beefy Ranger, dann gibt's Karatza, dann gibt's Karatza XXL und es gibt Beefy Currywurst. Und es Junior. Ja, aber gut, das ist ja nun wie ich. Es gibt dann auch, gibt's auch diese kleinen in Tütchen, 7 Stück oder was, diese kleinen Kackwürste. Ja, Salami. Ich weiß nicht, ob man das Salami nennen darf, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist, und, Wikipedia dazu. Und die Roll gibt es die Roll auch noch in XXL? Ich komme ein bisschen ins Straucheln. Aber man sieht schon, die meisten Beefy-Produkte kenne ich. Eine kleine Salami. Ja. Ja, sagen die jetzt, ne? Wäre ich auch nicht so. Guck mal hier, Beefy Karatza, Karatza XXL Currywurst, Beefy Hot. Was? Beefy Hot wurde nur von 1972 bis 2012 produziert. Ich habe letztens noch eine gegessen. Meine Güte. Guck mal hier. Beefy Original, ja, Original XXL, gut, Ranger. Der Ranger ist übrigens, ne, muss man sagen, hatte auch eine hervorragende Fernsehwerbung in den 90er Jahren. Beef, Beans and Bacon, sag ich nur. Beefy eklig. Ja. Nee. Warum, das macht auch nicht satt oder so. Nee, darum geht's ja auch nicht. Im Wesentlichen, also eigentlich ist das Produkt nur erfunden worden, damit man im Reisebus die Tüte aufmachen kann und alles zustinkt. Also, was ist denn der angemessene Preis für den Beefy? Nee, das kann ich nicht sagen. Das weiß man, das kommt doch immer ganz an, was du dafür zahlen willst. Das ist doch auch eine ganz individuelle. Ich habe dich gefragt. Ah, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass Beefy mit dem Brötchen drumherum, deswegen sagte ich 1,20. Ah, okay. Aber für das Würstchen, 60 Pfennige? Ja. Weil, ja, ich sag gleich mal hier off-air, packe ich mal hier die schmutzigen Details aus. Naja, wollen wir das jetzt hier beenden? Ja. So, nächste schon. Folge dann in 3 Jahren? Ja, Super Mario Run kommt übrigens in einem Monat auf dem iPhone raus. Ja, so ein Super Mario-Spiel fürs iPhone. Was machst du eigentlich, Weihnachten wieder ausreisen, verreisen? Ja, Weihnachten habe ich diesmal gedacht, Weihnachten in Damaskus wäre auch ganz schön. Dann hast du doch gar nicht vom Wedding erzählt. Aber, ja, ich wollte erstmal Weihnachten in Damaskus, aber hab dann neulich mal nach Flügen geguckt und ist mir aufgefallen, da ist ja Bürgerkrieg. Ja. Ich glaube, dann lasse ich das doch. Naja, schade drum. Ja, entschieden. Die einen sagen so, die anderen so. Wobei, ich muss mal wieder vorbeikommen, der Laden, wo ich mein Fisch und Brot gegessen habe, das fand ich lecker. Muss ich wieder hin? Ja, gibt es Fisch und Brot. Es gibt auch ganz großartigen, richtigen Schichtdöner bei mir um die Ecke. Und ja. Wedding. Ja, ansonsten kann man sagen, ne, was kann man nicht viel drüber sagen. Ist eigentlich ganz, finde es ganz okay. Gibt's nicht, also alle Leute machen sich über mich lustig. Aber, zu Recht. Ja, gut. Gut, man kann auch hier schön in die national befreite Zone Friedrichshain ziehen oder Prenzlauer Berg und hier seine Kinder unter dem Kinder Einfluss. Adolf, Kinder, Eva und Aryan Nation, gab es mal diesen Jungen, der Aryan Nation hieß irgendwie, ne? Die Tochter hieß, glaube ich, so. Der Junge hieß Adolf Hitler mit Vornamen und die Tochter Aryan Nation. Sehr schön. Aber die Eltern waren keine Nazis. Nö. Fanden die Namen einfach nur hübsch. Ja. Ja. Hakenkreuz auf der Torte, auf der Geburtstagstorte. Ja, meine Güte, sieht halt schick aus. Kann man ja auch. Schönes, ist auch ein schönes. Ist, ja, weiß ich nicht. Ist die Benjamin Blümchen-Torte ist schon episch. Ja. Ach, Torte. Ich habe es verstanden, ob es eine Benjamin Blümchen-Folge mit Hakenkreuz gibt. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ne? Ist auch schwierig, so ein Hakenkreuz zu sprechen. Ja. Wie macht man das wohl? Ja, mit diesen Gedanken entlassen wir euch in eine ungewisse Zukunft. Eine sehr ungewisse Zukunft. Ja, für uns noch mehr als für euch. Ja. Und ist, ja. Wolltest du was sagen? Ja, ich habe mich gerade, kann man denn eigentlich schon Lebkuchen essen? Geht das schon? Ich esse schon seit September Lebkuchen. Okay, also dann ist die Antwort. Willst du Lebkuchen? Nein. Ich wollte einfach nur ganz generell die Frage stellen. Ich will auch also, ich habe gesehen, das Haltbarkeitsdatum von Lebkuchen ist so ein halbes Jahr. Ja. Das heißt, ich werde Ende Dezember kaufen. Ja. Und damit quasi wieder den Sommer überbrücken. Also hast du quasi nur 3 lebkuchenfreie Monate im Jahr. Ungefähr. Nö, oh, das ist ein Richtwert, der Haltbarkeitswert. Ah, ja, stimmt. Ja, schlecht wird es eigentlich nicht. Ne? Ja. Zucker, bisschen Fett. Nee, das ist ja auch alles steril. Also nicht steril, aber halt. Und ja. Gibt's und Zweifel habe ich, bin ja krankenversichert. Ja, fragt sich nur, wie lange noch. Ist gar nicht so witzig eigentlich. Ne? Eine Kollegin von mir hat die spanische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Wohnt in Chicago, arbeitet jetzt gerade hier in Berlin und hat Obamacare. Und hat es mit dem Magen. Ja? Also das heißt, die hat sich davon profitiert, dass halt diese pre-existing conditions nicht mehr ausgeschlossen werden durften. Wobei Trump die ja wieder in Ordnung findet, dass man da nicht ausgeschlossen werden darf. Ja, er hat es ja gegoogelt. Ja. Das ist das Lustigste. Also Borowitz Report beim New Yorker ist halt eine Satire-Rubrik. Ja, ich weiß. Auf Twitter sind alle drauf, so nach dem Motto, alle haben sich vorstellen können, dass Donald Trump das erste Mal... Google, der fand ich gar nicht so schlimm. Na, aber er macht, I'm gonna get rid of Obamacare and I'm... gonna replace it with something better, really better. Nee, something terrific, hat er, glaube ich, gesagt. Terrific, ja. Something new, something terrific. Ja. Ja, ich für meinen Teil begrüße unsere neuen Weltherrscher. Leader of the free world. Ja. Ne? Tja. Gut. Oder wie es auch immer so schön ist, also das darf man nicht sagen in Deutschland, das vielleicht zum Abschluss, das darf man nicht sagen, aber wenn man das sagt, ist es eine Beleidigung, ja. Und wir möchten nicht dazu aufrufen, das zu tun, sondern ich möchte nur mal darstellen, wie das nämlich bei HBO, nämlich bei Real Time mit Bill Maher, wird Donald Trump immer gut. Whiny Little Bitch wird er genannt oder es wird doch immer gesagt, dass sein Vater ein Orang-Utan sei, aber im Wesentlichen gibt es eine Bezeichnung, die darf man in Deutschland, glaube ich, nicht so sagen. Das hat man gleich wieder so ein Böhmermann-Ding an den Hacken, wenn man das macht. Neuester Präsident. Ja, ja, aber zumindest ein Beleidigungsding könnte sein, was man nicht sagen darf über Donald Trump wäre sowas wie Orange Hitler. Nee, bei der Daily Show heißt es Cinnamon Hitler. Cinnamon Hitler, ah ja. Ja, das kriegt irgendwie eine. Orange Hitler finde ich auch gut. Ja. Ja, mein Handy ist doch voll geladen, dann kann ich jetzt auch nach Hause fahren. Gute Nacht. Tschüssi. Was ist denn Pepperami? Meinst du gerade ausländische Briefe? Ja, offensichtlich. Inzwischen Breaking News? What? Ach so, heißt das im Ausland oder was? Nein. Wie? Hä? Was zeigt? Pepperami? Ernsthaft? Nie gehört. WTF? Gibt's da gar nicht. Wario-Wifi? Wario-Wifi? Ach so. Ach, das ist ein Witz. Oh, ich hasse Witze. Wie die Pest.